A beginning is a very delicate time. Know then that this is the year 10191. The known universe is ruled by the Weltraumaffen. Sonntagabend, 18 Uhr. Sonntagabend, 18 Uhr ist auch bekannt als das bekannte Universum, ja. Ja. Universelle Universumszeit. Alles andere ist nur Lüge. Das wabert nur so fast. Ja. Einen wunderschönen guten Abend am Tag, wo man eigentlich wie ein Pirate reden soll. Aber vielleicht kann einer von euch das ja besser machen. Heute ist Talk Like a Pirate Day. Talk Like a Pirate Day. Just scurvy was. Ehrlich? Talk Like a Pirate Day. Oh Mann. Aye, matey. Aye, matey. In die Wanden, Männer. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Abstechen wir in die Rote See. Ab nach China. Ja, genau. Ja, wir haben den Seeweg nach China gefunden und von dort Nachrichten mitgebracht. China wird das Internet zivilisieren. Ja, mit Fact-Checking, das finde ich gut. Zivilisieren, weil es ist ja, es ist so schlimm, ne? Die ganzen Sachen, die da so schlimme Dinge über die glorreiche kommunistische Partei. Allein diese vielen Bilder von Winnie the Pooh. Kann ich schon verstehen, dass die angepisst sind. Ja, und das Internet zivilisieren sie, indem sie Mass-Fact-Checking, also es wird dann wahrscheinlich auch demnächst halt eine chinesische Entsprechung zur Korrektiv geben und diesen ganzen anderen Leuten, Snopes und wem auch immer. Ach so, meinst du, die geben dem Ganzen so einen bürgerlichen Anstrich wie bei uns und siedeln das nicht direkt bei der Armee an? Ich kann mir vorstellen, dass sie das so zeigen, wie toll das da alles ist. Und, ja, und sie wollen den Führungsstatus des Marxismus konsolidieren. Also im Internet soll in Zukunft auch mehr Marxismus sein. Ich meine, Kulturmarxismus ist da ja schon jede Menge, aber halt richtiger Marxismus. Was? Fact-checking, oh Mann. Das ist dann, wenn man dem Snowden erklärt, warum das alles nicht falsch ist. Ne? Was? Fact-checking. It will achieve that by using the internet as a tool for spreading information on the great achievements of the Chinese Communist Party in each historical period of revolution, construction and reform. Super. Ist auch alles nie irgendwas andere, passiert. Alles andere wäre ja auch rote Angst, würde ich sagen. Nee, alles andere bezeichnet China als historischen Nihilismus. Ah, kenne ich also auch. Also wenn man irgendwelchen Rechten, die uns das verboten. Wisst ihr noch, wie uns irgendwelche Rechten früher erzählen wollten, wir wären Nihilisten, wie das so deren Lieblingswort war? Oder Letztmenschen oder so immer. Ich muss da immer an The Big Lebowski denken. Das waren gar keine Nazis, das waren Nihilisten. Aber wenn die Chinesen auch anfangen können zu löschen, ohne sagen zu müssen, dass es irgendwie eine unangenehme Information ist, sondern behaupten können, dass es ein falsches Fakt wäre oder so, das hilft denen sicher auch argumentationstechnisch. Das ist ein absoluter Exportschlager von Deutschland, dieses Fact-Checking. To clean up the internet, to make it civilized, the document recommends the creation of a national online system to hide rumors based on a fact-checking service that provides government-approved narratives called the China Internet Joint Rumor Refusal Program. Das sagt dreimal schnell hintereinander, bitte. China Internet Joint Rumor Refusal. Ja, außerdem soll Internetslang reguliert werden. Leute sollen dazu angehalten werden, unzivilisiertes Verhalten online zu melden. Also alle Leute, die online sein wollen, müssen einen Stock im Arsch haben oder was? Entschuldigung, aber also wie kann man so enge Vorstellungen haben von sowas? Wir reden von China, Mamon? Ja, trotzdem. Die sind doch angeblich immer nicht sehr doof, enge Vorstellungen von dem, was du sagen kannst. Nicht erst seit es das Internet. Bauen die ihre Zentrale dann auf den Platz des himmlischen Fact-Checkings? Oder? The Opinions on Strengthening the Construction of Network Civilization heißt das Paper übrigens. Klingt super. Zivilgesellschaft fehlt da noch. Ja. Demokratie, Zivilgesellschaften. The country plans to consolidate the guiding status of Marxism in the ideological cyberspace sphere, foster a common ideology among the whole party and the Chinese people, and interiorize principled socialist values. Also, das Internet soll ein reines Propagandamedium werden in China. Nun ist es in China ja an sich schon, deswegen haben die auch ein anderes wie wir. Aber ich glaube, die Chinesen haben jetzt, seitdem die 20 Jahre ihr eigenes Internet zensieren und abgeschottet haben, haben die sich mal angeguckt, was wir hier so machen und haben gemerkt, da geht noch einiges. Das machen die jetzt anscheinend. Genau sein, ja. Fact-Checking bietet sich scheinbar an, jedenfalls den Guiding Status of Marxism aufrechtzuerhalten. Ach Gott. Ja, und das Ganze trat dann wahrscheinlich die Amaxio Anglang Stiftung oder so. Fact-Checking und Fact-Verdrehen, ne? Das wäre cool, wenn sie die Annetta einladen, damit sie ihnen hilft. Weißt du, so beim Aufbau. Oder irgendwann eine große Ehrenmedaille umhängen oder so. Für die Verdienste um den Sozialismus. Mhm. Ja, und dann zeigt sie ihr die uigurischen Lager und sagt, keine Angst, Annetta, wir sind Antifaschisten. Dann ruft die Bayern. Ja, in die Lager kommen ja nur schlechte Menschen, Nazis. Dementsprechend kann also. Ich meine. In Leipzig hat man. In Leipzig hat man demonstriert, nämlich am Samstagabend. Letztes Samstag. Unter dem Motto: Wir sind alle links. Links mit X. Das ist wahrscheinlich inklusiv. Links mit X. Straftaten waren wohl nix. Doch, Straftaten waren auch. Also, man hat ja auch vor allem demonstriert für die Freiheit von Lina E., damit sie weiter rumlaufen und irgendwelche Leute mit Gegenständen verprügeln kann, weil die falschen Sachen denken. Dafür hat man hier die Sympathie ausgedrückt. Finde ich schon mal wunderschön, dass so eine Demonstration bei uns genehmigt wird für die Freileistung von jemandem, dem solche Dinge vorgeworfen werden und dabei dann auch noch zugelassen wird, dass halt zum Beispiel ein Transparent mitgeführt wurde, auf dem stand, bald ist der aus dein Traum, dann liegst du im Kofferraum, und das war gemünzt auf den Chef des polizeilichen Terrorismus und Extremismus Abwehrzentrums in Sachsen, Dirk Münster, und eine eindeutige Anspielung auf den Mord an Hans-Martin Schleyer durch die Rote Armee-Fraktion. Ja, kann man machen, muss man nicht machen, wenn man ein bisschen irgendwie Anstand und Geschmack hat. Morddrohungen. Ich höre ja sonst immer überall, das käme alles nur aus der rechten Ecke. Ja, der dritte Weg, ne? Da gab es ja diese Woche so ein bisschen Twitter, ging das rum. Die hatten irgendwie so eine Demonstration gemacht, wo sie von den Kanzlerkandidaten. Also so eine Anspielung darauf, dass so drei Leichen irgendwie auf der Straße liegen, und das sollen dann irgendwie die drei Kanzlerkandidaten gewesen sein oder so. Und also da bin ich eigentlich bei den Leuten, die das kommentiert haben, dass es absolut überhaupt nicht geht. Aber wenn man das halt vergleicht mit diesen Geschichten hier, ne, bei dem einen, da sehen die das ein, und bei dem anderen sehen sie es halt eben nicht ein. Mindestens ein Fenster der Polizeidirektion wurde beschädigt, berichtet eine dpa-Reporterin. Fensterscheiben zu Bruch in Bankfilialen. Ein großer Teil der Veranstaltung ist laut dem Sprecher zwar friedlich geblieben, wir kennen das, größtenteils friedliche Proteste, aber am Abend flogen Steine gegen die Filiale der Bundesbank, einen Apartmentkomplex und einen Schnellimbiss, wobei ich echt gerne wüsste, was der Schnellimbiss, wahrscheinlich war das ein rechter Schnellimbiss, nehme ich an. Oder ein imperialistischer. Ja, oder sie haben Cultural Appropriation oder so. Darüber hinaus demolierten Demonstranten den Eingang eines Wohnheims und mindestens ein Fahrzeug. Gleiches gilt für den Eingangsbereich der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur. Ja, und die Polizei wollte kommunikativ und deeskalativ handeln. Hat sich ja voll gelohnt, weil die Leute trotzdem gewalttätig geworden sind. 7 Polizisten wurden verletzt. Ja, läuft in Sachsen, würde ich sagen. Kann man Ja, Free Lina. Wir sind alle links. Die haben wirklich heftige Gewalttaten verübt, diese Gruppe da um die Lina. Die DDR, die sind zumindest vorgeworfen, ja. Ja, die Opfer sahen jeweils entsprechend entstellt aus. Also, wie auch immer das dann war. Ne? Ja, aber wir werden alle noch rausfinden, wie sie das drehen, damit das nicht so schlimm war. Ich habe letztes Mal schon gefragt, es gibt keinen Unterschied zwischen dem, was die NSU getan hat oder der NSU und dem, was diese Leute tun, außer dass die Menschen nicht tot sind. Das haben sie Glück gehabt, in manchen Fällen. Ja, ist im Prinzip richtig. Ich weiß noch nicht, ob das Gericht in Sachsen noch wirklich so nach so, ja, so woke oder so ist sozusagen, dass sie da wirklich nicht Gründe finden. Im Prinzip ist das natürlich zu befürchten, ja. Klar. Ja gut, das ist ja der Generalbundesanwalt, der das an sich gezogen hat. Ach so, ich weiß gar nicht, ob da dann dort überhaupt die Justiz zuständig ist. Kann ich genauso wenig einschätzen, ehrlich gesagt. Ja, schauen wir mal. Ja, und hier hat ein selbsternannter Journalist an Surfshark, kennt er vielleicht von so einem VPN-Dienst, den irgendwie alle Welt bewirbt, bei YouTube zumindest. Und die waren wohl auch Werbetreiber, weil irgendwas mit der Endino zu tun hat. Und da hat ein, also dieser selbsternannte Journalist hat denen geschrieben, dass der irgendwas mit Capital Riots zu tun hätte und Todesdrohung gegen Journalisten irgendwie raushauen würde oder so. Und das hat die dann dazu veranlasst. Thanks for pointing it out, haben die geschrieben und meinten, dass sie dann da keine Werbung mehr machen. Und also das war eigentlich schon letzte Woche, hatte ich letzte Woche vergessen, aber es hat dann dazu geführt, dass Tim Pool und alle möglichen Leute aus dem englischsprachigen Raum halt irgendwie gesagt haben, dass sie jetzt keine Surfshark-Reklame mehr machen wollen. Bin ich mal gespannt, was denn immer noch wird. Aber wie einfach das auch wieder geht. Ne? Kommt irgendwer vorbei, sagt irgendwie, ja, hier, der ist übrigens rechts und bedroht uns alle. Ja, wenn das irgendwas reicht. Mit Capital Riots und dann so, ja, okay, dann lassen wir es mal lieber. Und vor allem auch sowas ja, wie dieses Klima der Angst, ne? Ja. Das ist das Merkmal von Diktaturen eigentlich. Ja, und ich meine, dieses Ding hier auch, dieses Surfshark, das sind ja auch welche, die quasi damit, ja, deren Geschäftsmodell ja auch darauf beruht, dass irgendwelche Leute im Internet halt nicht überwacht werden wollen und das dann irgendwie benutzen können, um ja Dinge zu tun, die vielleicht jetzt nicht so dem Mehrheitsmeinung entsprechen oder so. Und ob jetzt aus guten Motiven oder schlechten Motiven oder so, bei denen finde ich es gerade merkwürdig, dass sie sich dann das so einreden lassen. Aber ja. Wissen wahrscheinlich auch, dass sie nur einen Regulierungsantrag davon entfernt sind, irgendwie ihr Geschäft verboten zu bekommen oder so. Und dieses hier war auch sehr interessant. Das ist von Belltower News. Und erstmal die Anti-Imps. Ist kein Weltraumaffentitel, sondern ein Belltower News-Titel. Und hier berichten sie über die bösen Linken. Die bösen Linken, aber natürlich jetzt hier in diesem Fall sind es die bösen Linken in der Querdenkenbewegung. Und ihr kommt nicht drauf, was die machen, warum die so böse sind. Die machen was ganz Böses. Habt ihr eine Idee? Sie lehnen Identitätspolitik ab. Das tun sie auch, ja. Aber sie machen noch was viel Böseres eigentlich. Die lehnen Impfen ab, oder was? Aus Sicht von Belltower. Denk mal an Belltower. Antisemitismus steht hier. Klar. Ja, das ist natürlich bei irgendwelche Judensterne und da steht dann drauf, was haben sie drauf geschrieben? Uneinsichtig oder irgendwie so. Ja, das ist das, womit sie es konstruieren. Und natürlich Israel-Kram haben die auch schlechte Ansichten, aber das ist ja auch bei den Leuten mit dem roten Stern gar nicht mal so selten. Aber es gibt noch einen speziellen Grund, glaube ich, warum sie hier unbedingt behandelt werden müssen von Belltower. Und das ist der, dass sie explizit gegen Frau Kahane was haben. und der was vorwerfen. Verdammt. Ja. Am Ende ihrer Stasi-Vergangenheit. Nee, das nicht, aber dass sie halt das machen, was sie jetzt in diesem Beitrag halt auch machen. Also mit so Begriffen wie Antisemitismus halt um sich werfen, um diese Dinge, die die halt meinen und wollen, halt direkt in so eine Ecke zu drängen, wo die sich halt nicht unbedingt sehen. Ne? Also das ist im Endeffekt das. Und dann benennen sie halt Frau Kahane mit Namen. Und ja, deswegen. Aber ich fand es einfach schon, wie das anfing hier mit diesem Ding so. Die, in Anführungsstrichen, Freie Linke, so nennen die sich nämlich, Freie Linke, präsentiert sich gerne als linker Flügel des Querdenkenspektrums. Doch hinter den roten Flagge mit dem Stern lauern altbekannte Verschwörungsmythen. Ja, sag bloß. Also ich würde sagen, hinter roten Flaggen mit einem Stern lauern immer altbekannte Verschwörungsmythen. Allerdings nicht altbekannte Verschwörungsmythen unbedingt aus dem rechten Bereich, sondern auch die Sachen, die ihr so toll findet, sind auch altbekannte Verschwörungsmythen. Das Patriarchat! Ja, genau. Ja, und dann berichten sie sich halt eben immer wieder auf Bezug auf sich selber. Ist auch immer sehr lustig. Siehe Welttower News steht da immer wieder. Das ist ganz häufig hier. Siehe Welttower News, siehe Welttower News, siehe Welttower News. So, was ja, hier war einmal Telopolis. Das ist sogar eine vernünftige Quelle. Aber hier haben sie halt ein Interview mit einer von den Aktivistinnen. Und das ist natürlich bei Telopolis. Die haben denen halt zugehört und sich das mal angehört von denen selber, was sie meinen. Aber das macht natürlich nicht die Amadeo-Tone-Stiftung, die zitieren es hier nur in dem Bereich, schraubt wieder nur drüber, ja. Wie sie es halt brauchen. Naja, und da hast du halt die Leute hier, ne, mit diesem Freie-Linke-Ding und die sind wohl auch Wagenknecht-Fans, schreiben sie hier. Und Identitätspolitik mögen sie auch nicht, genau. Mhm. Und dann war hier, irgendwo stand hier Verschwörungsmythos vom großen Austausch, nicht großen Austausch, wie heißt das andere Ding? Großen Reset. Schon wieder verwechselt. Verschwörungsmythos vom Great Reset, wo ich mir dann auch denke, so, ey Leute, das ist kein Mythos, das schreiben die halt auf ihrer dämlichen Homepage, so, ne? Also man kann sich darüber streiten, wie einflussreich die sind, aber die haben sich die Scheiße ja selber ausgedacht. Das denken sich ja nicht die Leute aus, die das kritisieren. Also das wird hier wieder so ein bisschen, ja, merkwürdig dargestellt. Ja, also ich will die auch überhaupt nicht verteidigen, diese komischen Freien Linken oder die Querdenken-Leute oder so, aber es fällt auf jeden Fall schon auf, dass sie sich das hier nicht reinziehen. Verteufeln oder so, so Leute. Weil sie halt nichts von der Kahane halten, weil sie nichts von der Antonio-Stiftung hier halten und ansonsten die wollen das hier natürlich so hinstellen, als wäre die quasi ja irgendwie nicht vertreten für die Linke oder so. Aber ja, also aus meiner Sicht sind sie das schon mit allen möglichen Schwachsinn-Spinnereien, die halt so machen. Ne? Also das schließt sich überhaupt nicht aus. Und das argumentieren sie hier halt auch nicht vernünftig, dass ich das ausschließen würde oder so. Aber das ist halt nur so ein Ding von wegen, ja, die kritisieren uns ja. Die sagen ja, das ist irgendwie falsch und die kritisieren irgendwie den Great Reset und das ist ja nur ein Verschwörungsmythos. Und ja. Ja, macht es sich ein bisschen leicht mit, ne? Einfach alles abzutun. Und die Leute so in einen. Ja, es ist in eigener Sache aus meiner Sicht halt, ne? Es ist wirklich in eigener Sache. Es ist so scheiße. Ja, und da müssen wir jetzt. Ja, ist ja auch gefährlich im Endeffekt, wenn sich da am Ende sowas bildet wie eine echte Linke. Innerhalb der Woken-Linken ist das ja auch eine Bedrohung für die Hegemonie. Ja, was halt momentan hat die Woke-Linke eigentlich überall einen Finger drauf. Die Leute sind ja nicht weg. Also so Leute wie hier der Filmkritiker, der marxistische. Ja, oder die Frau Wagenknecht. Also aber auch durchaus auch halt Leute, die halt die Ideen hier, ich bin ja selber ein alter Linker, also ich bin lange links gewesen, sehr links gewesen und ich erkenne halt hier halt Menschen wie mich wieder, die im Endeffekt von der modernen Linken halt enttäuscht sind mit ihrem ganzen Unsinn, statt sich halt auf Grundwerte und Grundideen und Grundforderungen zu beziehen. Und das sagt ja auch die Frau Wagenknecht, dass halt die momentane Linke keine Politik für ihr Klientel macht. Und das ist gefährlich für die, gerade für diese Hampelmänner, weil die haben ja nichts. Die sind ja nackt. Der Kaiser ist nackt. Und wenn je mehr Linke dann hingehen und sagen, der Kaiser ist aber nackt, umso mehr Leute werden das auch sehen. Ja, auf jeden Fall den Vorwurf, den sie hier machen, dass diese Corona-Geschichten den Großen halt geholfen haben, der ist ja nicht von der Hand zu weisen, wenn man sich mal überlegt, dass irgendwelche Geschäfte von einzelnen Leuten halt geschlossen sind, aber Amazon offen, ne? Also, und ja, das ist aus diesem, wenn man das aus diesem Gesichtspunkt halt sieht, dann haben sie da ja auf jeden Fall einen Punkt. Und da ist es auf jeden Fall lustig, dass sie sich dann halt hinstellen und irgendwie meinen, so, das wäre dann ein Verschwörungsmythos oder illegitim oder so, so als ob da niemand halt zu seinem Vorteil sowas dann ausnutzen kann. Ne? Also es muss ja nicht bedeuten, obwohl die das vielleicht sogar meinen, ich weiß es nicht. Ne? Also es kann ja sein, dass sie das meinen, dass das dann auch so vorangetrieben wird, halt aktiv, damit die da irgendwie dann das so haben können. Aber ganz abgesehen davon ist es ja faktisch, das Ergebnis ist halt da, ne? Und dass sie das so kritisieren, würde ich eigentlich erwarten von diesen Leuten. Und insofern, ja, wundert es mich, dass sie dann, dass die das jetzt wundert, ne? Aber ja, ich meine, wenn man die ganze Zeit irgendwie an der Politik dran klebt und so und von den ganzen Big-Tech-Firmen da irgendwie umgarnt wird als hier, guck mal, wir kümmern uns drum, wir arbeiten hier mit den Experten zusammen, um die Welt besser zu machen. Weil ich erinnere nochmal dran, das ist ja auch schon lange nicht mehr thematisiert worden, dass die Frau Kahane da ja in dieser Taskforce von Facebook da damals mit drin saß. Ne? Die haben das extra da irgendwie diese Taskforce gegründet beim Justizministerium, wo sie sich da locker getroffen haben und ihren Krempel da erzählt haben. Und ja, die haben dann hinterher gesagt, so ja, aber die Kahane hat uns ja keine Weisung zu geben oder so. Wir reden ja nur mit der, was ja stimmt. Aber ich meine, egal ist es halt auch nicht, ne? Und ja. Nur so machen, wie sie das gerne hätte oder so. Ist vielleicht nicht weisungsbefugt, aber die kann schon ungefähr die Richtung ansagen, denke ich mal. Wie das gerne dann zu nehmen soll. Ja, auf jeden Fall hat sie halt bei diesen Leuten da halt mit drin, ne? Und ist mit denen da verkumpelt. So, das kann man ja auch aus der anderen Sicht sehen, ne? Und aus der Sicht von so Leuten, für die das halt ein rotes Tuch ist, diese Tech-Firmen oder so von den Linken. Und insofern wundert es mich halt auch, dass sie das wundert, dass auf dieser Seite die Leute auch nicht alle toll finden. So. Aber ja, hier hatte im Chat noch jemand gefragt, was der Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und Mythen und Ideologien ist. Ja, der Unterschied ist, dass ganz besonders schlaue Leute den Begriff Verschwörungstheorie nicht mögen, nicht haben wollen, weil das Wort Theorie in der Wissenschaft ja bedeutet, dass es quasi was ist, was man nachstellen kann, was nicht nur ein Hirngespinst von irgendwas ist, sondern was halt wirklich Hand und Fuß hat. Und deswegen wollen sie es halt Mythos oder Ideologie genannt haben, um halt eben damit auszuzeichnen, dass es halt Kokolores und Blödsinn ist. Und Erzählungen sind auch gerne. Erzählungen kommt auch noch dazu, ja genau. Eine von diesen Sachen auf jeden Fall. Und das ist einfach Framing. Und das geben sie ja im Endeffekt damit auch zu und verkennen halt eben, dass dieses Wort Theorie, mag ja sein, dass es in der Wissenschaft das eine bedeutet, aber in der Umgangssprache bedeutet es nun mal nicht. Na, das ist das Gegenteil von Praxis. Und eine Theorie kann dann auch in der Umgangssprache irgendwas sein, was sich irgendwann mal überlegt hat, was eventuell irgendwie was bringen würde oder so, was man nur nicht praktisch umsetzen konnte. Oder halt eben, ja, sowas halt. Und ja, eigentlich setzt sich auch bewahrheitet, von daher war das ja auch eine berechtigte Theorie, also schon mit Hand und Fuß eventuell unter Umständen in einigen Fällen eben, wo sie es bewahrheitet hat. Ne? Ja, es ist absolut okay, das Theorie zu nennen, aber die Leute, es ist halt Framing und die meinen halt, das bringt ganz besonders viel, weil die Leute ja nur abhängig von, ne, das so als ob jetzt der Wahrheitsgehalt für die Leute, ob sie jetzt wirklich glauben, dass jetzt eine bestimmte Sache, die sie irgendwie hören, stimmt oder nicht stimmt, davon abhängig machen, ob irgendwer anders, irgendwelche Dritten, das jetzt eine Theorie nennen. Na, also, weil das ja im wissenschaftlichen Kontext was anderes bedeutet. Also auch wieder so ein verkopfter Krempel, also so Ideen, auf die nur studierte Leute, die sich den ganzen Tag mit den Leuten die richtigen Ansichten in den Kopf initiieren, auf Teufel komm raus und so ist, ne? Also Leute, die über andere Menschen denken, wie über so ein Pferd. So, ne? Jetzt pack mal dem mal hier diese Scheuklappen hin, dann kann der auch nicht mehr nach rechts und links gucken und dann ist es endlich okay, dann rennt er da lang, wo wir ihn lang rennen haben wollen. Ne? Und ja. Bell Tower. Ja, wo wir gerade hier bei Facebook waren, das hier war diese Woche auch, gab es ganz viele verschiedene Artikel drüber. Ihr hattet auch welche eingereicht. Ich habe mich hier aber für die offizielle Verlautbarung von Facebook entschieden. Entfernung neuer Arten von bedrohlichen Netzwerken. Klingt schon mal gut. Entfernung neuer Arten von bedrohlichen Netzwerken. Das alles klar, ja, bist du Bescheid. Ne, gerade Angst bekommen, so. Die neue Arten von bedrohlichen Netzwerken. Facebook oder was? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Was ist eigentlich das bedrohliche Netzwerk dann? Ja. Weil das werfen den Leuten ja auch alle immer vor. Wer betreibt das denn überhaupt? Die werfen denen ja auch immer vor, dass Facebook und YouTube und so ja wegen den Algorithmen und zum Geld machen ja diese ganzen Alt-Right-Pipelines und weiß ich nicht was da irgendwie konstruieren. Und diese ganzen Schafe, die ja alle nicht selber denken können und die ja auch eine Information, wenn die hören von irgendeinem Heini im Internet, ja natürlich sofort glauben müssen, weil Heinis im Internet sind ja überhaupt die schlauesten Menschen der Welt, ne? Würde ich alles immer sofort glauben. Ja. Und wir begegnen auch nie Gegenargumente oder so. Ja, das auch schon mal überhaupt gar nicht, ja. Und die sind auch nicht einen Klick dann nur entfernt, ne, von dem ganzen anderen Kram. Es ist halt wirklich, ja. Ja, aber dementsprechend müssen sie auch die Begründung jetzt zurechtzimmern mit die Gewaltneigung oder solchen Sachen, die sie da eben auflisten. Ja, weil das ist alles so, das ist wirklich hier, also das muss man sich echt mal, wenn ihr irgendwie Kommunikation oder so studiert, das müsst ihr euch echt mal durchlesen. Das ist wirklich so Corporate Blabla, um irgendwie zu suggerieren, dass wir was tun, aber es steckt einfach nichts dahinter oder man kann da nichts von ablesen. Wir haben erhebliche Fortschritte darin gemacht, die Aktivitäten dieser Netzwerke weltweit zu unterbinden und dabei ein tieferes Verständnis der verschiedenen Arten von Bedrohungen gewonnen. So, wisst ihr Bescheid. Diese gilt auch für solche, die von authentischen Nutzer, Sternchen innen, ich glaube, die Sternchen sind ja auch beabsichtigt, damit kein Mensch das verstehen kann, weil es da auch nichts zu verstehen gibt. Also ausgehen. Wir haben auch Erfahrungen gesammelt, wie wir diesen Bedrohungen am besten begegnen können. Ne, wisst ihr Bescheid. Die Bedrohung halt, ne? Das ist ja, wenn das nicht eindeutig ist, dass das die Bedrohungen sind, die wir müssen mal gegen die Bedrohung, dann weiß ich auch nicht, ne? Aber vor Gericht reihenweise verlieren, ne, mit ihren Löschungen. Am Anfang unserer Bemühungen stand die Bekämpfung nicht authentischer Aktivitäten auf Facebook, weil die AkteurInnen ihre tatsächliche Identität verschleiern. Aber sie haben oben drüber schon gesagt, dass das in diesem Fall überhaupt gar nicht der Fall war oder ganz selten der Fall war. Allerdings gibt es auch authentische AkteurInnen auf unserer Plattform und im gesamten Internet, deren Verhalten zu gesellschaftlichen Schaden führen kann. In unserem jüngsten Bericht zur Bedrohungslage, in Klammern Threat Report, weisen wir auf den Trend hin, dass gefährliche AkteurInnen aktiv die Grenzen zwischen authentischen und nicht authentischen Aktivitäten verwischen. Boah! Oh weia, bin ich froh, dass ihr mir da helft. Also ich weiß ja gar nicht, was ich da tun würde. Aber ehrlich, wenn ich die nicht hätte, wüsste ich gar nicht, ob ich authentisch bin oder nicht. Ne? Nachher komme ich in so einen Kanal, wo die ganze Zeit dann ihren Kreppel hin und her teilen, dann muss ich das alles glauben, weil steht, glaube ich, so im Gesetz, oder? Ja, und auch auf meine Erbschaft aus Uganda, auf die ich immer noch warte. Also, dass jemand böswillig, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dies erschwert es uns und anderen Plattformen aktiv gegen sie vorzugehen. Ja, ich erinnere noch an letzte Woche, oder wann wir das hatten mit den Bots. Und der ganzen Berichterstattung über die Bots und dem, was davon übrig geblieben ist, nämlich gar nichts. Überhaupt gar nichts. Social-Bots-Aufregung über Jahre hinweg in sämtlichen Parlamenten und es war einfach nichts dahinter. Reine Ente und aufgebauscht und das schwebt ja auch wieder mit. Ja, da gibt es ja so viele irgendwie nicht authentische, aber die meisten sind eigentlich authentisch, aber ja, und gefährlich ist es auch irgendwie und ja, wir kümmern uns. Facebook, ey. In den letzten Monaten haben wir gemeinsam mit Teams aus allen Unternehmensbereichen daran gearbeitet, unsere Maßnahmen im Kampf gegen bedrohliche Netzwerke auszuweiten. Das Ziel, effektiver gegen Bedrohungen vorgehen zu können, die von koordinierten Gruppen mit authentischen Konten ausgehen. Also mit authentischen Konten. Aber was ich nicht so ganz verstehe, ist, hier schreiben Sie, von Personen betrieben werden, die mit der Querdenkenbewegung in Deutschland in Verbindung stehen. Was ist das denn für ein, was muss ich denn tun, um mit denen in Verbindung zu stehen? Ja, was wissen die über dich? Dass du das, reicht das schon, dass ich mit denen in Verbindung stehe, auch wenn ich sonst eigentlich nie aus dem Haus gehe? Oder wie? Wie stellen die das fest, ob jemand mit der Querdenkenbewegung in Deutschland in Verbindung steht? Gibt es dann PCR-Tests? Ja, genau. Einmal Mund auf und nachgeguckt. Querdenken, Antikörper gebildet oder nicht? Ja. Heute möchten wir über erste Maßnahmen gegen ein Netzwerk aus Konten, Seiten und Gruppen berichten, die von Personen betrieben werden, die den Querdenkenbewegungen in Deutschland in Verbindung stehen. Nachfolgend gehen wir näher auf unseren Ansatz und die Protokolle zur Durchsetzung ein, die wir zur Bekämpfung der koordinierten Versuche der Gesellschaft Schaden zuzuführen eingeführt haben. Ja, und was ist mit Frilena und ganzen Krempel? Das ist nur die Gesellschaft besser machen wahrscheinlich, ne? Hier Black Lives Matter und so ist auch bestimmt nur die Gesellschaft verbessern, ne? Das mit Schaden zu fügen. Was denn für ein Schaden jetzt überhaupt? Hat da bestimmt nichts mit zu tun. Was für ein Schaden denn ja, überhaupt? Ja, gesundheitlich natürlich. Was bedeutet koordinierte Schädigung der Gesellschaft? Koordinierte Kampagnen mit dem Ziel, der Gesellschaft zu schaden, gehen in der Regel von Netzwerken aus, die hauptsächlich aus authentischen Nutzern bestehen. Sehr schön. Also, keine Bots. Diese organisieren sich, um systemisch gegen unsere Richtlinien zu verstoßen und Schaden auf und außerhalb unserer Plattform zu verursachen. Also mit anderen Worten, diese Leute glauben das alles selber nicht, was sie tun. Die machen das nur um der Gesellschaft zu schaden. Ja. Das ist schon ein ziemlich harter Vorwurf. Ich habe das Gefühl, die machen das, weil sie ganz, ganz schreckliche Fersenschmerzen haben. Also für mich liest sich das halt im Endeffekt so, ja, es gibt SIFT-Twitter. Wir entfernen bereits regelmäßig Inhalte, die gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstoßen, so zum Beispiel Anstiftung zu Gewalt, Mobbing und Belästigung der oder Falschinformationen, ja, was auch immer das dann bedeutet, die zu gesellschaftlichen Schäden führen können. Falschinformationen, die zu gesellschaftlichen Schäden führen können. Stimmt, der Neophyt X erinnert gerade im Chat dran, dass wir letztes Mal noch drüber gesprochen haben, dass die Wissenschaft sich einig war, dass Instagram schädlich ist. Und die reden hier von gesundheitlichen Schäden, denen gehört doch Instagram. Es gab da mal einen, der hat irgendwie... das doch abschalten. Der hat Leuten im Chat gesagt, sie sollen irgendwie im Stromkabel lecken, da geht die Kopfschmerzen von weg oder sowas. Und das ist vielleicht, das wäre eine falsche Information, die zum gesundheitlichen Schaden führt. Ja, oder ich erinnere mich da noch an dieses Ding von irgendwelchen Shunboards, wo sie den Leuten da irgendwie gesagt haben, wie sie so Chlorgas irgendwie bauen können, wobei die das denen natürlich nicht so erklärt haben, dass sie da Chlorgas bauen, sondern ich glaube, es war irgendwie Kristalle wachsen lassen oder sowas. Aber Chlorgas kommt halt hinterher mal raus, ne? Also, das würde ich auch sagen, ja, kann zu gesundheitlichen Schäden führen. Aber ich meine, ja, also, ja, wir sind uns darüber im Klaren, dass die Verstöße in manchen Fällen von einer gut organisierten Gruppe begangen werden, die gezielt und koordiniert danach strebt, das unzulässige Verhalten ihrer Mitglieder zu verstärken und wiederholt gegen unsere Gemeinschaftsstandards zu verstoßen. In diesen Fällen übersteigt das Gefahrenpotenzial, das durch die Gesamtheit der Aktivitäten des Netzwerks verursacht wird, die Auswirkung jedes einzelnen Beitrags bei weitem. Und deswegen haben sie auch gleich die ganze Gruppe geschlossen. Damit wir diese koordinierten Angriffe und Fehlverhalten besser bekämpfen können, haben wir Protokolle zur Durchsetzung entwickelt, die es uns ermöglichen, direkt gegen das zentrale Netzwerk aus beteiligten Konten, Seiten und Gruppen vorzugehen. Diese Regeln erlauben es uns, diverse Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Reduzierung der Reichweite von Inhalten und die Aktivierung von Seitengruppen und Konten. Wie wäre das denn jetzt, wenn da eine feministische Gruppe bei wäre, unter den Querdenkern? Praktisch eine Femi-Querdenker. Ja, wie wäre es denn zum Beispiel mit die so einer Feministen, Gruppe? Die suchen dazu auf, Netzwerke zu gründen, das meine ich ja nur. Ich kenne, also... mir fällt da direkt so eine hypothetische Gruppe ein. Nennen wir sie mal Die Freie Linke zum Beispiel. Ist mir gerade so eingefallen. Weiß ich auch nicht, wo ich das her habe. Könnten Feministen bei sein. Ja. Zum Beispiel. Ja, die dürfen ja Netzwerke bilden. Das wäre ein erlaubtes Netzwerk innerhalb eines verbotenen. Also irgendwo hast du was ich viel interessanter genau. Finde, wäre ja. Zu fragen, was ist zum Beispiel mit so Leuten, die Quattro-Mob. Die hat ja, glaube ich, diese Woche auch ganz viele von ihren Tweets gelöscht. Die Personen, die hinter diesen Aktivitäten standen, nutzen authentische und teils mehrere Konten, um Inhalte einzustellen und zu verbreiten, die gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstoßen. Dabei ging es in erster Linie darum, die Verschwörungstheorie, hier ist es eine Theorie, der Corona-Diktatur zu verbreiten. Dieses Narrativ stellt die Covid-19-Beschränkungen der deutschen Regierung als Teil eines groß angelegten Plans dar, um die Bürger in ihrer Freiheit und Grundrechte zu berauben. Also, liebes Facebook, naja, das Wort berauben kann man sich drüber streiten, aber ihr wisst schon, dass die Covid-19-Beschränkungen im Wort schon enthalten, dass da Dinge beschränkt werden, nämlich die Freiheiten und Grundrechte werden da beschränkt. Na, also, ich meine... Es ist ja nicht ja, so, aber dass das ist doch das alte Ding. Das ist doch auch Leute, die halt die Impfung skeptisch sehen, werden ja auch sofort mit den Leuten gleichgesetzt, die glauben, dass Bill Gates uns einen Chip für 5G injizieren will. Und das passiert halt auch medial und auch in solchen Verlautbarungen von Facebook, weil es halt einfacher ist. Ja, so kann man den Teufel so möglichst realistisch an die Wand. Vielleicht kann man das aussitzen als Regierung oder man kann das nicht aussitzen, muss sich dann irgendwie was einfallen lassen, wenn das zu viele werden. Aber momentan haben sie das so gut im Griff, das ist sogar nicht nötig, solche radikalen Maßnahmen hier eigentlich. Okay. Verzeihung, nur kurz nebenbei, haben wir gerade beim Stream ein paar Probleme? Weil Ich glaube, es ist eher ein ISP-Problem, das bei manchen Leuten... ab und zu der Stream ausgeht. Ist auf jeden Fall nichts, worauf wir Einfluss nehmen können. Bei mir ist alles grün. Wunderbar. Ja, eben, weil ich sage ja, das ist, glaube ich, entweder lokal oder ISP-bedingt oder so. Ja, dann Entschuldigung an der Stelle. Wenn es stockt, bitte neu laden oder später dann in Gänze nachhören. Verzeihung. Können nichts machen. Ja, auf jeden Fall... Das ist mir halt am negativsten aufgefallen, dieses Ding von wegen, ja klar, also ich meine, an dem Begriff Diktatur und so kann man sich streiten und alles, aber irgendwie zu sagen, dass die Leute da jetzt meinen, dass ja die Grundrechte beschnitten werden, das werden sie faktisch. Also ich meine, dann, es würde vielleicht helfen, wenn man dann nicht noch die ganze Zeit irgendwie sagen würde, so ja, ach, für Klima können wir ja das Gleiche dann auch noch machen und weiß ich nicht ja, was. Ja, ich kann sagen. Das würde vielleicht helfen, dass es auch weniger Leute gibt, die irgendwie denken, so ja, das ist alles Teil von einem Plan. Ne? Das würde vielleicht wirklich mal helfen. Aber die Leute dann da wegstriken, würde, glaube ich, nicht helfen. Eigentlich ist es noch unentschieden. Wer recht hat, sieht man erst am Ende. Und ja, wann das Ende ist, weiß natürlich keiner. Aufruf zu Gewalt, Mobbing und Belästigung, Hassrede, ja. Also ich meine, ja, das ist halt das Ding. Ne? Also glaube dem großen Facebook, dass es das schon richtig entschieden hat und dass es schon was bringt und dass es irgendwie alles richtig abgewogen wurde oder so. Aber ja, sorry, nee, also tue ich nicht. Und dass das viel Krempel ist und ich habe auch keinen Bock, mir das durchzulesen und so, wenn die Leute da so anfangen und wenn die Leute nichts anderes mehr irgendwie auf ihrem Radar haben, als irgendwie, dass die Welt untergeht oder so, aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt Klima oder Corona oder weiß ich nicht was, bin ich generell nicht dran interessiert. Und würde ich den Leuten generell dazu raten, da nochmal ein bisschen drüber nachzudenken, ob das wirklich alles so über... alles bestimmend irgendwie sein kann oder so, oder ob das wirklich so schlau ist. Aber trotzdem, ich meine, die Leute sind halt nicht weg. Die sind nicht weg. Und das sagt ihr ja auch andauernd bei euren komischen Kongressen und so, dass das ja dieses Deplatforming und Zeug, was ihr dann halb schon wieder feiert, aber halb dann halt eben auch wieder einschränkt. Ihr wisst doch, wie das ist. Die bauen sich dann ihren eigenen komischen Nachrichtenkanal, wo sie denselben Kram dann wieder schreiben und Ja, und das ist dann alles. Und irgendwelche Leute, die es vorher nicht geglaubt haben, glauben das auch nicht, wenn es bei Facebook dann steht von irgendwelchen anderen. Und wenn sie es Ja, von ihren Freunden und eben. ihrer Peer Group und so weiter da selbst irgendwie da reingespült kriegen, dann regen sie sich eher darüber auf, dass irgendwelche Leute die damit nerven und fangen aber trotzdem nicht an, das alles toll zu finden oder so. Also, ja, es ist mal wieder alles so. Ja, Ja. nicht mal irgendwie an den mündigen Menschen denken, so, ne, sondern alles, es ist halt alles Gedankengift und das uns alle kriegt und alle packt und alle fertig macht, also. Denn Überzeugungskraft hat das nicht. Es hat nur irgendwie so einen strafenden Charakter. Und nicht irgendwas, wo einen mitnehmen würden, so. Weiß ich nicht. Also. Unternehmenskommunikation halt, ne, von drin, bla bla, irgendwie das so hinzukapseln, dass du am Ende von dem langen Text dann irgendwie das Gefühl hast, dass sie da irgendwie das basiert auf irgendwelchen rationalen Erwägungen ist. Aber das ist es nicht. Das ist einfach basierend auf Schiss haben und ja, Nur diese Leute pushen auch unmöglich nicht. finden. Aber ja, sind die meinetwegen unmöglich. Also, aber was bringt das? Also, ich find's gefährlich, weil ich finde auch alle möglichen Leute unmöglich, die ihr toll findet. So. Wo ich auch sagen würde, dass es gefährlich ist, wenn man deren Quatsch irgendwie glaubt oder so. Und dann wird ihr nicht auf die Idee kommen, die irgendwie wegzulöschen. Und deswegen, How dare you? ja, und hier haben wir Herrn Lengsfeld, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Der war ja Bundestagsabgeordneter bis 2017. Ist der Sohn von der Vera Lengsfeld, die war ja auch mal Bundestagsabgeordnete für die CDU und später dann für die Grünen, glaube ich, und umgekehrt. Umgekehrt, ne? Erst für die Grünen, dann für die CDU, so herum, ja. Und Ja, ich glaube, die kam halt aus dem Bündnis 90 Teil der Grünen und hat dann gewechselt, glaube ich, danach. Ja, für die CDU war der Lengsfeld auch in Berlin Abgeordneter und der ist von Beruf, soweit ich mich erinnere, Physiker. Und kennt sich also auch aus mit Wissenschaft, mit wie man Studien liest und so. Der hatte ja damals auch dieses Gutachten über Frauke Hahne scharf kritisiert. Dieses Gutachten, was ihr da attestiert hat, dass sie quasi niemandem geschadet hat mit ihrer Stasi-Tätigkeit, die ja belegt ist. Und jetzt hat er sich hier mal den Volksverpetzer angeschaut. Und das lese ich jetzt mal vor. Eigentlich sollte man den schwer erträglichen Kanal Volksverpetzer ignorieren. Aber da seine Reichweite erheblich ist und diese Plattform aus Augsburg sogar Preise bekommen hat, ist dies leider keine Option. Ich beschäftige mich hier mit Klimapost über meinen Mitgesellschafter, den Politiker, Autor, Manager, Wissenschaftler, Professor Fritz Warenhold hier. Volksverpetzer Originalbeitrag schon etwas älter, aber der unsägliche Agitprop-Stil ist zeitlos. Und das war hier neue Klimaleugner-Fails, hieß der Beitrag. Zunächst zum Stil. Demokratische Auseinandersetzungen und erst recht Diskussionen über Wissenschaft leben von Respekt vor der Person und Konzentration auf Stärke der Argumente. Volksverpetzer-Stil. Zweimal peinlich, viermal blamieren, siebenmal leugnen, Gift und Galle ad hominem pur. Inhaltlich ist der Beitrag von Volksverpetzer ganz dünn. Offenbar scheint man in Blase zu leben, wo das wiederholte Äußern von XY-Leugnungen, Anwürfen als Argumentation vollkommen ausreicht. Nur Leugnung ist komplett unwissenschaftlicher, kryptoreligiöser Denunziationsbegriff. Einen echten Fakt wird kein Wissenschaftler leugnen, mit akademischen Würden auch vereinbar. Leugnung, auch komplett sinnfreie Begrifflichkeit. Sonnenleugner, Bienenleugner, Windradleugner, Krebsleugner, Mondlandungsleugner, die gibt es wohl wirklich. Ja, ich glaube, Krebsleugner gibt es Gibt's auch. Leute, da gibt's noch, ist auch, ja. Ja, und alle möglichen Virenleugner gibt es ja scheinbar auch. Und Und Sonnenleugner gibt es bestimmt auch. Bienen sind eine Ja. Verschwörungstheorie. Die Sonne ist kalt, hieß es doch, ne? Und ich will meine Volksverpetzer bei ihren Fakten nehmen. Im Artikel geht es mehrfach um Klimakonsens, ein Gebiet, wo Fritz Warenhold und ich mittlerweile Weltspitze sind. Anbei die Stelle aus VVP-Stück. Also Volksverpetzer-Stück. Lassen Sie mich die belegenfreie Behauptung lernt doch mittlerweile jedes Kind im Raum stehen und wenden uns angehängten Link zu, Konsens bei 100%. Hier das Volksgesetz Original aus 2019. Diese Studie zerstört die AfD, hieß das. Was Volksverpetzer in diesem Stück als Studie abfeiert, ist eine Ein-Mann-Publikation von James Powell, ein verdienter Wissenschaftler und Aktivist, ein älterer Herr, der sich mit Klimawissenschaftspublikationen beschäftigt, nichts dagegen zu sagen. Es gibt nur ein Problem. Wie wir in dieser wissenschaftlichen Arbeit nachgewiesen haben, ist die Kette von Powell-Arbeiten kein belastbarer Nachweis für einen 100%igen Klimakonsens weit davon entfernt. Gerade in seinem letzten Stück, ich persönlich würde Arbeit nicht unbedingt als Studie bezeichnen, beschränkt sich Powell auf das Lesen, eher Überfliegen von Überschriften wissenschaftlicher Publikationen. Nach sowieso Climate-Analyse genügt dies keiner Konsensinterpretation. Scientific Journal Bullet of Science, Technology and Society hat sich leider nicht zur Veröffentlichung durchgerungen. Immerhin hat Editor aber Review-Kommentar eingeholt. Ändert nichts daran, dass jeder zu einer eigenen Einschätzung kommen kann, insbesondere Wissenschaftler. Fakt ist, dass Relo Climate Arbeit mit Fritz Fahrenholt als Co-Autor nur auf Figshare verfügbar ist. Ändert nichts daran, Volksverpetzer, dass wissenschaftliche Fragen zum Thema Klimakonsens Powell Claim mindestens strittig, wenn nicht sogar geklärt ist, Claim unhaltbar. In summary, Volksverpetzer, Plattform, keine Zierde für Augsburg. Volker Ulrich, statt Argumente gibt es wüstes Atominium-Attacken und exzessives sinnfreies Leugnungsframe. Ja. Und das haben wir ja auch bei den ganzen anderen Kram, wo sie da die Quattro-Mill verteidigt haben und den Alfonso angegangen sind und was weiß ich nicht, was noch alles. Business as usual beim Volksverpetzer, würde ich sagen. Ja, wir nehmen euch eure Jobs nicht weg. War gelogen übrigens. Die English Touring Opera entlässt 12 Musiker. Das ist die Hälfte ihres Orchesters. Die werden nicht mehr beschäftigt, weil die weißen Musiker den Vielfaltskriterien nicht entsprechen. Stattdessen hat man 12 neue Musiker engagiert und tritt jetzt mit denen auf. Teilweise sind die Leute, die da jetzt keinen Job mehr kriegen, also was heißt Job, es war freie Mitarbeit, aber trotzdem haben Leute da schon seit 20 Jahren oder mehr für dieses Orchester gespielt. Das ist ein öffentlich gefördertes Orchester. Das Arts Council hat sich von dem Schritt distanziert, dass die Förderung ausgesprochen hat und will das prüfen lassen. Aber ich sag mal, egal wie die Sache ausgeht, wer kommt auf solche Ideen? Ich meine, wenn du solche Vielfaltskriterien hast, okay, dann musst du da halt im Rahmen der Dinge drauf hinarbeiten, aber einfach mal Leute rauszuschmeißen, um die mit Leute anderer Hautfarbe zu ersetzen, ist schon eine kranke Idee. Wirklich eine kranke Idee. Ich meine, ja. Das ist übrigens eine, die werden mit 1,78 Millionen Pfund im Jahr subventioniert und fahren so über die Dörfer in England, um dort auch ein bisschen Kultur hinzubringen. Ja. Okay. Erinnert mich an... Wahrscheinlich sollen sie Traditional English Music rüberbringen oder so, ja. Erinnert mich an dieses Laientheater aus Hot Fuzz. Wahrscheinlich. Oder an Lex Akimbo aus League of Gentlemen. Ja. Ja, apropos Musiker. Igor Levit hat den Niedersächsischen Staatspreis erhalten. Keiner weiß warum. Also, ich erinnere noch mal dran, wie war der Spruch von ihm? AfD-Wähler haben ihr Menschsein verwirkt oder so? Oder waren es nur die Mitglieder? Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall Menschsein verwirkt. Aber ja, Niedersächsischer Staatspreis. Und guck mal, wie fröhlich er guckt. Das ist Deutschland. Preise vom Staat für was? Spielen wir beim Piano im Wald? Ja, und für aufrechte Verteidigung des Mainstreams. Ich meine, gut, in den Wald gehen, das hat schon was, ne? Aber ja, die Begründung war einmal, seit Jahrzehnten eine erfolgreiche, engagierte Unternehmerin, die seit vielen, die vielen langzeitarbeitslosen Frauen wieder eine berufliche Perspektive gegeben hat, also Frauen. Und ja, Moment mal, das ist aber die ist Busunternehmerin, nicht der oder? Pianist, ich nicht nur ein weltweit gefeierter Meister am Klavier, sondern auch ein Musiker, der immer wieder klar seine Stimme erhebt gegen Antisemitismus und Ausgrenzung. Also, nur darum geht's. Und dabei ruhig auch mal Leute das Menschsein absprechen kann, wenn er gut drauf ist. Menschenfreunde, ne? Gegen Ausgrenzung. Gegen Ausgrenzung. Apropos Ausgrenzung. Eine alte Bekannte von uns, Jennifer Scheuerle, ist diese Woche ein bisschen ins Gespräch gekommen. Die Dame hat sich während Gamergate hervorgetan und auch davor schon, die war die Dame, die dafür gesagt hat, dass es auf irgendeiner Gameshow in Amerika keine Models mehr gab, die da getanzt haben, weil das Xbox hatte das, glaube ich, irgendwie veranstaltet und da waren Frauen, die haben getanzt in kurzen Röcken und das hat der Jennifer nicht gefallen. Und das war der Anfang ihrer Karriere. Dann hat sie weiter überall nach Rassismus, Sexismus und Homophobie gesucht im Spielebereich. Und jetzt auf einmal kommen ja, Leute. Moment mal, die hat ja, sie ist ja auch, sie hat ja auch einen gewissen YouTuber mit einem Copyright-Claim belegt, einen gewissen Sally vor einiger Zeit. Oh. Der Sally. Damals, als er angefangen hat mit seinen Videos, da hat er sie doch auch irgendwie kritisiert für diese Geschichte oder so, mit das, was du gerade erzählt hattest, da mit dieser komischen Sache. Und da hat sie dann einen Copyright-Claim von ihm gekriegt. Und ist sie nicht sogar eine Deutsche? Ich glaube, in Australien wohnt die oder so, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall war sie inzwischen auch bei der Internationalen Gesellschaft der Spieleentwickler die Frau, die für Women in Gaming zuständig war. Also so ein schöner Job, weit oben, gut sichtbar, wo man jede Menge Ärger machen kann. Ja, und dann kommen Leute aus dem Busch und sagen, die ist absolut manipulativ. Die setzt Menschen unter Druck, die spielt Menschen gegeneinander aus, die nutzt ihre Stellung und ihre Plattform dafür, Menschen unter Druck zu setzen. Und ja, kamen immer mehr Leute. Und das hat dann jetzt dazu geführt, dass die gute Frau Scheuerle zurückgetreten ist von ihrem Posten als Women in Gaming Beauftragte. Und in einer Stellungnahme auch sagt, sie möchte jetzt weniger sichtbar arbeiten und sie möchte ihren Twitter-Ausstoß verringern. Wir wollen einfach mal hoffen, dass das vielleicht eine Lektion ist, die sie lernt, dass man halt, und natürlich ist es auch wieder ein Fall von Reset the Clock, wo Leute, die behaupten, Gamergate wären ganz schlimme Manipulatoren und Hassredner und was weiß ich gewesen, dass bei denen dann hinterher rauskommt, dass sie die Leute sind, die eben solche Methoden anwenden, um Menschen und privat unter Druck zu setzen und nicht mal irgendwie, was uns da immer vorgeworfen wurde, wir würden das digital tun. Nein, privat. Die Menschen in ihrem direkten Umfeld missbrauchen und manipulieren. Und das ist halt nun mal inzwischen eine lange Serie von Menschen seit 2014, die da irgendwie Do As I Say, Not Do As I Do gespielt haben mit uns. Und ich finde es immer schön, wenn einer von denen auf die Fresse fällt. Diesmal halt die Frau Scheuer. Ja, der Söder hat ja angekündigt, dass er gegen Gendervorschriften an bayerischen Universitäten vorgehen will. Und ich habe mich gefragt, ob er das überhaupt kann. In dem Artikel ist ein paar Mal von Freiheit der Wissenschaft und solchen Dingen die Rede und dass man, dass es nicht sein könnte, dass man Sprache vorschreibt. Aber da wird sicher dann argumentiert werden, dass doch der Söder jetzt die Sprache vorschreiben will. Von daher, und außerdem vor allen Dingen, was mich eben da gewundert hat, dass, was war so der Gedanke, dass die Universitäten doch längst irgendwie unabhängig sind von solchen Entscheidungen oder nicht. Also ich glaube, die können das machen, wie sie lustig sind. Da hat der Söder nicht viel zu sagen. Was meint ihr? Ich bin nicht so sicher. Auf Verwaltungsebene könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass der da ein Wörtchen mitzureden hat. Ja, okay. Verwaltungsebene heißt aber dann, wenn die Sekretärin einen Brief schreibt oder was, dann das ist ja nicht, wenn die Studierenden Arbeiten abgeben müssen. Ne? Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob er darauf Einfluss nehmen kann, aber eigentlich schon. Also das Kultusministerium hat er ja schon zumindest eine Weisungsbefugnis. Ich weiß nicht, wie weit die geht und ob da werden sicher, wenn da was kommt, wird da sicher gegen geklagt, bin ich mir sehr sicher. Ja, ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist, wie er sich das so vorstellt. Ja, aber klingt halt von der Wahl jetzt nochmal gut. Klingt von der Wahl. Möglicherweise ist das ein Wahlgag nur. Mhm. Ja. Oder er überschätzt sich halt einfach, ne? Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Oder er kennt vielleicht die Regeln nicht genauer oder so. Ich aber auch nicht, deswegen wollte ich mal reinfragen, ob es vielleicht jemand weiß. aber klar, das sind vielleicht auch bayerische Spezialitäten. Ne? Ich fand lustig, was er auch gesagt hatte. Man sollte Vater und Mutter weitersagen dürfen. Man muss doch nicht. Ja, in der Schweiz haben sie das ja jetzt bei einem Gesetz rausgenommen, oder wie war das, ne? Bitte? In der Schweiz hatten sie das bei einem Gesetz jetzt rausgenommen. Den ja, Vater. Was mit Samenspender? Weiß ich nicht. Auch ja, gesehen. Die haben da irgendwas mit Samenspender jetzt reingeschrieben für irgendwelche Adoptionsgeschichten, aber da müsste ich mich nochmal reinlesen, will ich jetzt nicht. Das war irgendwie der Titel bei der Bild-Zeitung, ja, dass die das jetzt irgendwie sich ja, davon verabschiedet hätten oder so. Fehlt jetzt als Samenspender im Zeichen, aber. Bildzeitung muss ich noch prüfen, ja, stimmt schon. Manche Schrupp lernen heißt sieben lernen. Ja. Wird die dann jetzt in die Schweiz, wird die jetzt demnächst die. Aber die hatte ja Samengeber, weil Spender ihr noch zu beneficial, zu gutartig war. Also. Okay. Samengeber. Samenmythos. Ja, dieses hier, das hat so ein bisschen auch für Irritation gesorgt. Echte Männer reden ist eine Kampagne mit Unterstützung des Frauenministeriums und wird aber wohl veranstaltet von diesem katholischen Männer-Dingsbums, die ich eigentlich bisher eher als positiv in Erinnerung hatte. Und das will schon was heißen, ich alter Atheist. Und hier sind die Leute auf jeden Fall gestolpert über diesen letzten Absatz hier. Wir beraten junge Männer, die sich in einer Krise befinden. Dies kann Gewalttätigkeit gegenüber der Partnerin oder den Kindern sein, ebenso eine Gewalterfahrung oder Krisen im Bereich Beziehung, Trennung, Arbeit oder Vaterschaft. Im Gespräch mit uns können Männer lernen, die Hintergründe ihrer Krise zu verstehen und ihr Verhalten zu verändern. Ne? So nach dem Motto, das geht ja auf jeden Fall von denen aus und deswegen müssen die ja dann ihr Verhalten verändern. Wenn sie da die Hintergründe verstanden haben. So, ne? Ja. Na, das klingt so ein bisschen nach Ideologie. Und so dazu gab es dann hier das auch noch diesen Film, den ich jetzt mal ohne Ton abspiele, weil da ist eh nur Musik. Und diese Sprüche, die da sowieso drunter stehen, was macht echte Männer aus? Und da haben wir den fröhlichen Herrn, die sind erfolgreich. Und auf der Überholspur leben die scheinbar und das ist dann hier der gute Mann ist unglücklich im Regen in seinem Sportwagen und dann geht er hier trainieren, kriegt das auch nicht so hin, echte Männer sind stark und dann gibt es hier irgendwie eine Szene in der Sauna und dann echte Männer sind anziehend, da kommt die Frau, die ihn ganz hier anschaut, so sexuell anziehend. Echte Männer sind gesellig, haben wir ein paar Bier trinken ne, und die sich freuen über irgendwie Fußball oder so und der Protagonist hier mag sich da nicht so richtig reinfinden. Und jetzt läuft er hier irgendwie so Trainspotting-mäßig durch die Gegend und jetzt haben wir hier diese Szene mit der wahrscheinlich Ehefrau, die das hier sein soll, die ihm da irgendwie mit dem Finger auf ihn zeigt. Und irgendwas meckert. Und, und er meckert dann jetzt hier natürlich auch. Ne? Er fängt jetzt auch an zu meckern. Und unechte Männer bleiben immer cool, steht unten runter. Er meckert irgendwas, sie meckert irgendwas. Und jetzt hört das hier irgendwie auf mit, sie geht dann irgendwie so auf die andere Seite von ihm, schmeißt ihm da irgendwie so ein Getränk ins Gesicht. Und er ruft dann irgendwie, bist du völlig bescheuert, ey. Und dann steht das Kind da in der Ecke, ne? Und dann irgendwie so, ach ja, Kind hier, die Mami nimmt dich in den Arm. Und das leuchtet hier so rot irgendwie das Licht rein. Das ist so ein bisschen hier so, die Küche ist irgendwie in blau, weiß irgendwie und hier ist dann so rot. Toll gemacht. Ja, also. Und das soll jetzt wahrscheinlich irgendwie so heißen, so nach dem Motto, ja, hier der unglückliche Mann trägt es an seiner Familie aus oder so. Ja, hat das alles aber eingebrockt auch vor allen Dingen. Ja. Die Beschwerde wird schon berechtigt gewesen sein von ihr. Ja, ich meine, das kann ja auch sein, aber das ist halt nicht gesagt. Ne? Aber es wird wieder so dargestellt, irgendwie so. Ne? Die Männer haben sich nicht im Griff. Ja, Punkt. Ja, und, ne? Die machen ja auch nur Scheiße und dann mit ihrem Sportwagen rumfahren, mit irgendwelchen Leuten sich treffen. Alles nur so, das hat so ein bisschen einen Anklang von zu Hause vergammelt alles. Entfremdung, ne? Oder so. Ne? Schon wieder so, Kapitalismus zwingt dich, den Sportwagen zu kaufen. Kapitalismus zwingt dich, in die Sauna zu gehen und Körperkult. Und ne, das ist alles unecht und da wirst du nur unglücklich. Und dann schreist du deine Frau an und dann ist das Kind unglücklich. Und na, jetzt lern mal hier irgendwie dein Verhalten. Wir sagen dir, was dahinter steckt. Wir wissen das ja alles. Vor allen Dingen, das Frauenministerium, das weiß ganz genau, was mit den Männern los ist und wie die ihr Verhalten zu ändern haben und wo das Problem liegt und so. Das wissen die. Das wissen die ganz genau auf jeden Fall. Und alle Leute, die das irgendwie anders sehen, müssen rechte Verschwörungstheoretiker sein. Anders kann ich es mir nicht Mythologen oder so. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Weil, ja. Und dann darunter schreibt, ja, echte Männer reden. Der erste ist alles so. Da kannst du dir nochmal die Hintergründe erklären. Ja, wir sagen dir dann mal, warum du schuld bist oder so. Mhm. Ne? Die Hintergründe. Und auch dieses Reden. Ne? Ich meine, da haben wir ja sicherlich auch schon mehrfach drüber gesprochen oder so. Aber es ist halt auch immer so, wie sie das immer hindrehen, so nach dem Motto, als ob das einzige Problem, was die Leute hätten, dass sie sich nicht ausdrücken können ist. Und das ist leider nicht so. Tut mir leid, Leute. Das funktioniert so nicht. Das mag sein, dass es bei den Frauen irgendwie ganz toll ist, wenn sie sich da mal ausheulen können oder so. Aber bei Männern ist das nicht so. Männer ticken da anders. Tut mir leid. Aber ich finde, er hat doch echt gut reagiert dafür, dass sie die Grenze zum körperlichen Angriff im Endeffekt überschritten hat. Ja, es war, ne? Es ist ein harmloser körperlicher Angriff, aber es ist ein körperlicher Übergriff. Also sie hat meiner Meinung nach hier eine Schwelle überschritten. Und er reagiert verbal. Das finde ich völlig erstmal in Ordnung. Ich weiß nicht, ob er jetzt gleich noch den Sektkübel da vom Tisch nimmt und nach ihr wirft, aber bis hierhin finde ich das eine völlig korrekte Reaktion. Also. Naja, rein sinnbildlich stellt sie sich natürlich zwischen ihnen und das Kind, ne? Ja, das sowieso, aber sie ist ja diejenige, also er ist jetzt der Depp, weil er gerufen hat, spinnst du? Oder was? Oder bist du bescheuert? Genau, das war die übertriebene Aggression. Ist er jetzt der Depp vor dem Kind? Ja, echte Männer sind Vorbilder. Aber sie hat die Schwelle überschritten. Sie hätte ja auch einfach mit ihm reden können. Ja. Ja, als ihm das Zeug ins Gesicht zu schütten, auch wenn das nicht wehtut oder ja, irgendwas. Das ist aber eine Demütigung. Ja, Stoizität ist damit gemeint, wahrscheinlich. Ne? Es ist ein Angriff auf jeden Fall. Es ist ein Angriff und es ist auch keine Verteidigung oder so, weil er hat ja nichts getan. Er hat nur, sie hat auf ihn irgendwie gezeigt, irgendwas gerufen, er hat irgendwas gerufen. Und das mag ja sein, dass es nicht ideal ist oder so, aber man kann ihm da jetzt ja auch nicht vorwerfen, dass er da jetzt irgendwas vom Zaun gebrochen hat oder so. Also. Lass mal zu Ende gucken. Komm, ne? Komm, also. Oder er war nicht da und hat dann seine Schuld nicht eingesehen. Er hat in den Kneipe rumgehangen und ist im Auto rumgekrust und hat Sport getrieben. Er macht sich offensichtlich Vorwürfe gerade. So. Die Familie vernachlässigt. Entweder oder. Ja. Echte Männer. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ne? Spielt eben für Männer keine Rolle. Oder wird bei Männern eben nicht beachtet, dass das vielleicht ein Konfliktherd ist oder sowas. Oder ein potenzieller Herd für Druck oder so. Und das lässt sich nicht besser vereinbaren, wenn man noch zusätzlichen Termin beim Psychologen hat. Das ist so richtig. Ich finde Gesprächstherapie im Prinzip nicht schlecht, aber ja, aber das Kind dann in doch Beruf, auch alles hilft das ja auch nicht mehr. Da müsste doch auch sie sitzen jetzt gerade. Also. Ja. Wieso? Er ist doch der mit dem Problem. Frauen auf die Couch. Das ist doch klar. Also, nee, oder er sitzt in Frauen ist das Schwächstück. Er ist das Gewaltopfer. Ne? Ich meine, er ist ein männliches Gewaltopfer geworden. Wie gehe ich damit um, dass meine Frau mich schlägt? Da wird er jetzt zu beraten. Ja, sie müssen einfach cool bleiben. Also, die müssten da beide sitzen, meine ich, Mama. Und ich meine nicht, dass sie statt ihm da sitzen, sondern die müssten da beide sitzen. Ja. Weil da ist ja irgendwas schief, wenn so eine Demütigung. Also, im Scherz. Und das ist ja noch die softe Variante. Ne? Ich habe mich schon vor Gläsern geduckt. Das passiert im echten Leben. Und da muss man auch mit fertig werden. Ja, und das hilft nicht, wenn man denen dann irgendwie sagt, so, ja, wir erklären jetzt mal, warum du schuld bist oder so. Also, hier stand Zum das ersten auch, Mal wie ist die hieß denn hier? Einsicht. Du musst erstmal einsehen, dass du ein Problem hast. Katholischer Verband für soziale Dienste in Deutschland e.V. War das irgendwie? Das sind die, die das ausrichten. Vom, Das ja, vom, Familienministerium. vom FSJ verbreitet. Hier gab es eine ganz interessante Grafik, die das Gender Pay Gap angeblich kurz erklärt. Da sind die Studiengänge aufgeführt, wo die Frauen hauptsächlich arbeiten. Pferdewissenschaft ganz oben. Allerdings nur von der Freien Universität Berlin, sehe ich hier gerade, ne? Ja, okay. Pferdewissenschaft, was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Na ja, gut, das ist halt durch die, ich meine, Gender Pferd Studies. Horse Studies. Nee, das Ding ist halt, dass die Viecher sehr wichtig waren über lange Zeit in unserer Geschichte. Okay, ja. Militärisch Ja, aber und ich würde sagen. Agrikultur und ähnliche Dinge. Und deswegen haben wir diesen Forschungsgang. Turkologie, das Echt? gibt's auch. Ja, was mir halt aufgefallen ist, es ist richtig viel Religionskrempel dabei. Aha. Na, Integrierte also. Korea-Studien. Ich würde Ja, gerne die alle Transzendenzfische Fächer eine Rolle. sehen an der Universität. Also Biochemie, ich aha. traue demjenigen, der diese Grafik gemacht hat, auch schon zu, dass er das schön sich rausgesucht hat. Weil das sind ja nicht alle Fächer, die an der FU gelehrt Da fehlt werden. ja was, ne? Ja. Also da müsste man dann schon mal sehen, wie viele Fächer es da insgesamt gibt. Ja, wahrscheinlich gab es in der Mitte noch einiges oder so, aber das Ja sind gut, wahrscheinlich aber nur so die klar, also äußersten Ausschläge. Iranistik. Wie viele Leute studieren Iranistik Oder asiatische beruflich? Ägyptologie finde ich auch gut. Also ich finde, das Politikwissenschaft, das geht ja hier um das Verhältnis wahrscheinlich. Also wo besonders Ja, viele Frauen klar. Du drin hast ja sind. unten die Ne? Prozente am unteren Ja, Rand es kann gehabt. ja Und sein, da dass oben es ist nur ein drei ziemliches Leute sind, die da studieren, Erziehungswissenschaftler. von denen zwei Frauen sind. Ne? Das kann ja sein. Ja. Und bei Informatik sind es halt 20% Frauen. Na, guck mal, Platz 5 oder 6 war Erziehungswissenschaften, glaube ich. Das war eigentlich ein ganz normaler, belegter Studiengang. Und darüber ist noch Pferdewissenschaften. Ist es sicher, dass das die Anzahl hier betrifft? Oder? Ja, Das die ist einfach nur das prozentuale Verhältnis Frauen. Mann-Frau. Du siehst den Frauenanteil in bunt. Und der Rest, den musst du dir denken, das ist der Ja, ist Mann. Das ist wie immer, ausgeblendet. wir werden unsichtbar Und gemacht. Psychologie ja auch, ne? Ja, Bildung, Psychologie ist Erziehungswissenschaften. ganz schlimm. Was halt auch eine Ich meine, idiotische das Idee studieren ist, einfach weil. relativ viele und trotzdem, wie gesagt, ist Pferdewissenschaften weit davor, ne? Nein, Komisch. das Pferdewissenschaft hat nur den größeren Anteil an Frauenmammut. Ja, das ist bei 100% wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, Naja, bei sogar so knapp nahezu. 100%. Ein Okay, ja. Pferdebräu Okay. ist dabei. Sonst nur, ich stelle mir das dann vor wie so ein Dann verstehe ich Wendy-Comic, das. weißt du, lauter Mädels in diesen roten Dingern und mit den schwarzen Kappen auf und mit Gärten unterm Ja, Arm die müssen laufen irgendwie durch auffallen, ne? Berlin. Stimmt schon. Ja gut, die Und riechst in der du. Gärte. Die riechst du auf jeden Fall, wenn du den Da ganzen wird eine Tag mit ganz andere Pferden Kultur rumhängst. herrschen. Mit Gärte. Ja, Ägyptologie oder klassische Archäologie hätte ich auch gern studiert. Aber es hat nicht sollen Das wäre eine sein. Wissenschaft, sowas ähnliches wie Pferdeapfel. Turkologie finde ich mal gut. Ja, okay, trotzdem Italienstudien Fallanteil. ist natürlich auch cool eigentlich. Pizza, Upsi. Pasta, primi piatti, secondi Adidas. piatti. Gemeinsam. Ja, ein Motorradkorso durch Berlin, letzte Woche Samstag. Was mir halt irgendwie nicht in den Kopf geht, so richtig, weil Hells Angels und Bandidos zusammen ein Motorradkorso in Berlin. In Berlin, wo du nicht demonstrieren darfst, wenn du skeptisch gegenüber den Impfstoffen bist, die momentan vergeben werden. Das darfst du nicht. Da ist die Gefahr zu groß. Da wird deine Demonstration abgesagt. Aber Ja. wenn sich hier Leute treffen, Achte die bei zu großen Procker-Treffen. Teilen dem organisierten Verbrechen angehören, die gewaltbereit sind, die zu großen Teilen einfach kriminell sind, da kann Berlin schon mal ein Auge zudrücken, ne? Das finde ich unsagbar, dass das 1 oder 2 Wochen, nachdem aus Sicherheitsgründen die eine Sache abgesagt wurde, dass dann sowas stattfinden kann. Mit Leuten, die eigentlich miteinander verfeindet sind. Und das ist kein Sicherheitsrisiko. Und die Hoffnung war, dass sie sich niederschießen gegenseitig oder was? Ich weiß es nicht, was den Innensenator von Berlin geritten hat, die eine Demo zu verbieten, die andere zu erlauben. Ja, das mit der Demo verbieten, das war sowieso unsäglich. Das geht mir überhaupt irgendwie gar nicht in den Kopf. Ja, aber das hier ist halt die Verhältnismäßigkeit. Diese Leute, das wissen wir alle, dass das es keine Partygesellschaft ist. Ja. Sondern dass die Pfoten in diversen unappetitlichen Töpfen drin haben. Und die dürfen demonstrieren. Gibt mir zu denken, ganz ehrlich. Also, wenn wir da rot-rot-grün kriegen, können wir uns echt drauf freuen. Das Schlimmste sind diese vielen Harley-Davidson-Motorräder. Ja, kommen wir nun zum extremistischen Teil des Abends. Also hatten wir ja eben gerade schon und jetzt geht's hier weiter. Antifa-Zeckenbiss, könnt ihr euch noch erinnern? Das war ja die mit dem Hase, du bleibst hier Video. Und jetzt meinen sie hier was Neues gefunden zu haben. Das war auch schon letzte Woche. Hatte ich aber vergessen zu zeigen. Und das ist hier Roland Tichy am Tisch mit Hans-Georg Maaßen. Und da sitzt hier jemand mit einem Hoodie, wo drauf steht German Bad Boy. Und da in der Ecke sitzt jemand, der zumindest so, dass man sein Gesicht nicht sieht, eine kleine Ähnlichkeit mit dem Herrn Kalbitz von ehemals AfD hat. Und natürlich gehen sie direkt davon aus, dass es wohl der Herr Kalbitz sein muss. Aber also die Beteiligten, die sich dazu geäußert haben, haben gesagt, das ist nicht der Herr Kalbitz. Und auch dieser Herr hier vorne soll jetzt nicht gewirkt haben wie jemand aus dem rechten Bereich, auch wenn diese Aufschrift German Bad Boy, weiß ich nicht, würde ich auch eher so einordnen, aber keine Könnte Ahnung. Doch auch ein Motorradclub sein. Vielleicht, ja. Aber ich meine, man weiß ja auch nicht, wenn sich so jemand da hinsetzt, ne, die beiden sitzen hier. Und keine Ahnung, ob die das mitbekommen, was die da irgendwie hinten draufstehen haben oder so. Außerdem gab es auch von Spiegel TV, das habe ich jetzt vergessen einzureichen, die hatten so einen Ausschnitt, wo so ein Mensch aus der rechten Szene da zu einer Veranstaltung von Herrn Maaßen hingefahren ist. Und dann zeigen sie dann so, wie er ankommt mit seinem Nummernschild 1488, was ja auch keinen Zweifel lässt, aus welchem Bereich der herkommt. Und dann zeigen sie, wie er sich irgendwie mit dem Inhaber unterhält von diesem Laden, wo das da stattgefunden hat, die Geschichte von Herrn Maaßen. Und dann zeigen sie, wie er wieder wegfährt und sagen dann irgendwie so, er wäre aus dem Hinterausgang irgendwie, hätte er die Veranstaltung verlassen. Und Herr Maaßen äußert sich dazu insoweit, dass er gesagt hat, die hätten den abgewiesen. Also der wäre nicht auf die Veranstaltung gekommen. Und ja, also. Du warst ja ganz schlimm. Ja, angesichts der Tatsache, dass natürlich... Aber warte, bis wir rausfinden, auf wie vielen grünen Veranstaltungen Nina E. war. Oh mein Gott, ja. Wer weiß, ja. Und jetzt geht's hier noch weiter. Der nächste Unmögliche, der sich mit Herrn Maaßen trifft, ist Thilo Sarrazin. Am 23. September, das ist jetzt Mittwoch? Nee, doch. Kann sein, ja, Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. One of those days. Da und dazu sagt diese Dame hier, die wohl eine SPDlerin aus dem wahrscheinlich ehemaligen Bezirk von Herrn Sarrazin ist: Liebe CDU, wir schicken euch gerne eine Anleitung, wie man so jemanden los wird. Haben wir für euch getestet. Und auch der Klingbeil sagt: Wir schmeißen rechte Hetzer raus. Andere machen rechte Hetzer zu Bundestagskandidaten und holen sie damit in die Mitte der Partei. Deshalb weiter gemeinsam gegen Hashtag Rechtsruck vorgehen, Lars. Daumen nach oben Emoji. Ja, so reagiert der ordentliche Demokrat. Ja, und zur Erinnerung, also ich meine, das Einzige, also was Mann, ich nicht, Mann. Ich habe zwar hier das Dingesbuch nicht gelesen, Deutschland schafft sich ab, aber ich habe diverse andere Bücher von Sarrazin gelesen und ich war echt überrascht, wie harmlos das ist. Also ich fand es total harmlos, ich fand es total, ja, vernünftig verargumentiert und ohne pauschal irgendwelche Leute zu beleidigen oder abzuwerten. Das ist auch oder nur, damit sie sich mit den Inhalten nicht auseinandersetzen müssen. So hinzustellen, als wären die halt die Schufte irgendwie im Land, die alles kaputt machen oder so, fand ich überhaupt nicht. Und ja, auch bei Maaßen, ne, dem hat man ja früher auch vorgeworfen, er wäre zu links quasi. Also der Bosbach hat ja auch über ihn gesagt, über den Maaßen, dass er für ihn wie ein Sozialdemokrat gewirkt hat, als er damals für die Schröder-Regierung da im Innenministerium gearbeitet hat, also der Maaßen. Und ja, also für mich passen die auch ganz gut zusammen und das ist nicht, weil sie rechte Hetzer sind, also. Ja, apropos Hass und Hetze. Hier haben wir jetzt Leute, die beim öffentlichen Rundfunk wohl arbeiten. Kannte ich aber nicht den Namen. Ari Christmann, Anna Duschime. So, die Anna Duschime, die kommt auch aus dem hier Hänger mit uns Kreis. Die hatten wir auch schon mal das okay. Eine oder andere Mal. Elda Türkmen sagt mir nichts, aber ich fahre mal ab, was sie zu sagen haben. Mal ganz ehrlich, Was macht Christina Schröder außer ihre räudige Weltkolumne? Was macht sie? Sonst nichts, oder? Ja. Die ist ja nicht mehr in der Regierung? Also das. Nee, ist einfach eine kleine Nazi-Braut, die auf einer Nazi-Plattform der Welt da ihren Hass in die Welt blasen darf. Mal ganz ehrlich, Was macht Christina Schröder außer. Haben die Tourette oder was? Das ist wirklich echt. Wirklich, das ist die unterste Schublade. Nazi-Braut, räudig. Ja, super Worte. Ja, vor allem die Schröder. Also ich weiß, die ist konservativ, aber also ich habe auf Twitter darunter geschrieben, ich hoffe, dass sie klagt, weil das würde ich nicht auf mir sitzen lassen. Das ist einfach eine Unverschämtheit und ein Tiefschlag. So geschmacklos und abartig. Tut mir leid. Tja, was ist eigentlich dieses hart unfair? Kann das mal kurz einer googeln? Ist das von Funk? Also da steht ja oben öffentlich-rechtliche Journals. Also. Ja, es kann ja sein, dass es deren Privatprojekt ist, aber das echt von Funk ist. Nee, es ist anscheinend ein Privatprojekt, ein Podcast. Ein Podcast von drei Freunden, Jelda, Ari und Anna, über Politik und Popkultur. Also sowas wie Woke Weltraumaffen. Aber ja. Oh, die machen sogar lustige Titel wie Hals- und Beidenbruch. Entfesseltes Rabaukentum. Aber ja. Hart, aber Wald, fair, ja. Nur in geil. Drogenschläger, rechte Mames. Wenn die Koppers dreimal klingeln. Es geht um Polizeigewalt. Boah, ich hätte fast gelacht. Lady Gagas Hunde, die entführt und inzwischen gefunden wurden, sind natürlich auch Thema. Natürlich. Warum man das N-Wort und das Z-Wort nicht mehr sagen darf. Ja, das ist wirklich hart unfair. Außerdem, warum Cori Bush Queen of Everything ist. Nur nicht Queen of, dass ich weiß, wer er ist. Aber gut. Ja, also ist ein privater Podcast von Leuten, die aber auch schon für öffentlich-rechtliche gearbeitet haben. Also bei der, die Duschime war, glaube ich, auch bei irgendeinem Funk oder sonst irgendwas. Oh je. Ja. Sie nannten mich scheiß Kopftuch. Ja, mich nannten sie scheiß Nudelsieb. Die Moderatorin sprach von meinem Dschihad. Islamismus-Skandal beim WDR hat hier die Bild getitelt und damit ganz schön was losgetreten. Ich habe vorhin schon vor der Sendung gesagt, es war eigentlich eine gute Woche für, also die blinden Hühner sind richtig satt geworden diese Woche, weil an diesem Ding hat sich wirklich jeder irgendwie abgearbeitet und wir haben da auch gleich noch einige Beispiele. Auf jeden Fall sollte hier die Frau Hassan El-Hassan das WDR-Wissensmagazin Quarks moderieren und zwar, weil sie wohl Ärztin von Beruf ist und ja, das ist ja dann irgendwas mit was Wissen und dann kannst du auch das Wissensmagazin moderieren. Dachte, ich mache Fernsehen beruflich, aber ja, was weiß ich schon. Ne? Ja, die hat nebenbei halt studiert, ne, also und ja, beim Fernsehen wäre sie ja dann jetzt wahrscheinlich erst so richtig geworden. Vorher war sie ja eher so beim Internet sehen. da kommen wir auch gleich noch zu. Und ja, also was dieses Quarks angeht, da kann ich euch auf jeden Fall den Ausschnitt empfehlen von der Mediathek, den der Holger da ins Internet gestellt hat. Da hat er das auch, das war das natürlich auch Thema, diese ganze Geschichte. Und da hat er auch nochmal gezeigt, wie dieses Quarks sich halt gewandelt hat von früher, als der Yogisch war, das noch gemacht hat. Und jetzt ist es halt nur noch ja, wie alles andere halt auch ein Vehikel, um irgendwelche Politik als das, ja, das einzig Wahre, was halt am Ende der Wissenschaft steht, hinzustellen. Ne? Also, ja, ist sie genau die richtige Frage. Und das können so Leute wie die Nguyen Kim, die können das ja auch gut. Ich weiß gar nicht, warum sie da jetzt wieder weggeht bei Quarks. Wahrscheinlich soll das ja ihre Nachfolgerin werden. Und ich kann mich da noch daran erinnern, dass die Nguyen Kim zum Beispiel dieses Video, was sie gemacht hatte zum Pay Gap, da waren ja die Argumente waren ja gar nicht mal so schlecht, aber am Ende kommt dann halt dieses Ding von wegen, ja, da müssen wir ja natürlich was gegen machen, weil es ja ungerecht. Und das ist dann halt wieder dieses Ding halt heutzutage so, ne, selbst wenn du die Leute da hast, die das halt wissen, die es dir erzählen können, was die Ursachen sind, es läuft dann auch immer noch darauf hinaus, dass man quasi diese Politik, das, was dann hinterher dazu zu entscheiden ist, das dann einfach da in die Reihe mitstellt und die Leute dann halt eben meinen, so, ja, das eine ist ja, hat ja irgendwie Hand und Fuß, also wird ja diese Einschätzung dann ja wohl auch Hand und Fuß haben, aber das hat sie eben nicht. Na, also das funktioniert ja nicht. Ich kann mich auch noch an das andere Ding erinnern von ihr, wo sie da über Hormone gesprochen hat in der Schwangerschaft. Und da hat sie gesagt, so, ja, hier, die Männer haben ja Hormone und die Frauen haben Hormone, nämlich dies und das andere ist dies und das. Und das beweist es so nach dem Motto, so, ist eigentlich dasselbe. So, die haben alle Hormone und deswegen... Hier, die Ella Astern hat das erzählt, oder was? Nee, die Nguyen Kim. Das war jetzt nur ein Beispiel halt eben für dieses Ding, was sie da jetzt machen mit, du sagst richtige Dinge, aber am Ende stellst du dann halt wieder sowas dahinter, was dann halt auch in dieser Reihe halt gesehen werden soll, was da aber einfach nicht reingehört. Ne? Also. Kann ich mal fragen, die ist diese IL Hassan, hat die nicht auch den Twitter-Account von der Dunja Hayali geerbt? Ist das die Person? Nee, das ist ein anderer? Okay. Nee, das war dieser, da hatten wir auch drüber gesprochen, das war irgend so ein Afghaner. Das war ein Typ, ja. Das war, glaube ich, auch ein Arzt, ja, aber irgend so ein Afghane. Dann putzt das aus. Weiß ich nicht, das ist schon wieder Wochen her, aber ja. Ja, okay. Und der hat ja auch, ja, vor ein paar Wochen hatten wir darüber gesprochen, ja. Ja, wie will über sie hatte ich ja auch schon vor, weiß ich nicht, 2015, 16 hatte ich ja, vier, fünf Jahren habe ich auch schon. Ja, alle haben über die gesprochen damals. Ja. Also wirklich jeder, ne? Also das ist ja wirklich schon legendär, den Quatsch, den die Frau da verbreitet hat. Einmal halt bei. Damals war sie gesponsert von katholischer und evangelischer Kirche, das Video. Das weiß ich noch, das stand im Abspann. Oh Gott, welches Video war das? Ja, erstaunlich, denn? Ne? Ja. Auch da hat sie so einen Scheiß erzählt von ihren Untersuchungen, Einstellungsuntersuchungen oder sowas. Der AZT, was von wegen einem Kopftuch erzählt. Das war auch ein totales zusammengeschnippeltes mit 1000 Jumpcuts drin und so. Also ganz komisches Video. Bei mir im Kanal. Ist das sogar eins, was noch nicht so vielen Leuten aufgefallen ist. Ja. Gibt es das noch bei deinem Kanal? Dann kannst du gleich mal schon, rüberschicken. Ja. Mammon-Magazin. Ne? Genau. Okay. Aber allein diese Geschichte halt, die hier auch angesprochen wird in dem Ausschnitt, den wir gerade sehen, halt, wie sie den Dschihad damals erklärt hat. Das Dschihad ja eigentlich kann auch bedeuten, dass man einfach nur an sich arbeitet. Ja, Microaggressions waren bei uns. Freundlich sein. Er hat auf jeden Fall auf diese Themen voll drauf, ne? Ja, hier, die Männer sollten auch Dschihad machen, lese ich hier raus, ja. Was gibt es dann vielleicht als nächstes vom Frauenministerium? Das wird auch von der Islamrichtung abhängig, wie man das versteht oder so, kann das vielleicht sein mit dem Dschihad. Das ist bei den einen ein bisschen brutaler als bei den anderen oder so. Ja, sie sagt das ja im Endeffekt in diesem Video, behauptet sie ja dann, also ich kann es halt nicht prüfen, ja, aber sie behauptet das für alle dann. Ne? Sie sagt ja quasi, dass es verschiedene Arten davon gibt, dass man das so und so interpretieren kann. Und sie behauptet dann, dass ja die Leute sich da jetzt alle von entfernen würden, von der kriegerischen Interpretation. Und das wiederum halte ich also wirklich für ein Gerücht. Ne? Also, weil wenn man sich dann irgendwie anguckt, die Kairoer Erklärung der Menschenrechte und so, ich hatte da auch eine Diskussion mit jemandem bei Twitter, dass es ja im Endeffekt so ist, dass diese Staaten, also sie behauptet in dem Video ja, dass diese neueren Vorstellungen über Menschenrechte und so, dass die ja dann quasi die Leute jetzt dazu anleiten würden, da jetzt von diesem kriegerischen Dschihad-Begriff abzurücken. Aber das ist, also wenn man sich das anguckt, was die Länder halt tatsächlich tun, nämlich mit der Kairoer Erklärung der Menschenrechte zum Beispiel, das war eine ganz große Sache aus den 90er Jahren, wo sie ja quasi gesagt haben, ja, Menschenrechte, aber natürlich nur rückwärts gedacht von dem, was halt der Koran vorgibt. Ne? Und ja, also mitnichten. Und sie sagt ja in diesem Video auch selber, dass das aus der späteren Zeit von Mohammed kommt, dieser Begriff mit dem Dschihad. Und damit ist es halt auch schon geklärt, weil das ja eigentlich so ist, soweit ich weiß, dass diese späteren Sachen die früheren Sachen ja überschreiben. Ne? Und die späteren Sachen, und das sagt sie auch in dem Video auch, dass es aus der Zeit von Mohammed als Kriegsfürst in Medina stammt. Und halt es da um Krieg geht. Und das mag ja sein, dass irgendwelche Leute das dann auch verwenden, um ja auf sich Acht zu geben oder so, dieses Wort. Aber ich meine, ja, ne, auf der einen Seite haben wir halt hier diese ganze Kaffeesatzleserei und der hat Globalisten gesagt und dies ist irgendwie hier und da und das, damit ist ja alles klar. Jo. Und auf der anderen Seite haben wir dann unendliches Rumlavieren mit, ja, aber bedeutet das denn das wirklich? Und in Wahrheit ist es doch bestimmt alles ganz anders, weil es kann ja nicht sein, dass es so verstanden wird von allen. Das ist doch bestimmt nur so ein Nischending, so in Wahrheit ist es doch bestimmt ganz anders und so weiter und so fort. Ja. Wir alle erinnern uns an Safsan, Allahu Akbar, bist du schön, Chebdi. Ja. Und hier haben sie also bei der Bild den Islamwissenschaftler Urgi, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal gehört, der wurde auch in diversen Büchern auf jeden Fall schon zitiert. Daher kenne ich den Namen, das ist eine absolute Relativierung. Der Dschihad als Kampf gegen Ungläubige wie Juden und Christen wurde schon im Jahr 624 durch den Propheten betrieben, indem er Andersdenkende bekämpft hat. Ja. Und dann halt eben die Sache mit ihrer Teilnahme an dieser Al-Quds-Demo. Hier ist ihr Twitter-Kanal. Mittlerweile hat sie ja diese Tweets alle schon gelöscht. Aber hier sieht man halt eben, dass sie da damals ein Foto gemacht hat. Und das räumt sie ja mittlerweile auch ein. Und wie der Holger gesagt hat in seinem Video ja, sie adressiert eigentlich nur Sachen, die man ihr nachweisen kann. Also sie sagt nur was zu Sachen, die man ihr nachweisen kann. Und zu anderen Dingen äußert sie sich nicht. Und WDR hatte ihr erst geschrieben, Nemi El-Hassan ist uns als engagierte Journalistin bei Funk und ZDF aufgefallen. Aufgrund ihrer Tätigkeit als Medienjournalistin haben wir ihr die Moderation von Quarks, Medizinjournalistin, haben wir ihr die Moderation von Quarks angeboten. Sie hat den WDR jetzt über ihre Teilnahme an der Kurzdemo im Jahr 2014 informiert. In einem persönlichen Statement distanziert sie sich nachdrücklich und bezeichnet die Teilnahme als Fehler. Wir sind mit Nemi El-Hassan weiter im Austausch. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu weiteren Fragen erst äußern, wenn diese Gespräche abgeschlossen sind. Und hier, es ist hier nicht nur reines Nemi zum Rapport. Es ist nicht nur reines, ne, also wie oft wir so Sachen haben, wo es heißt, ja, aber der redet mit dem und der war mal da und hier, guck mal, da ist ein Foto und der eventuell ist es der Kalbitz. Der Maaßen hat mit irgendwem in der gleichen Kneipe gesessen. Ja. Verbindungen. Nee, nämlich. Ja, genau, die haben Verbindungen zu der Querdenkerbewegung. Das hat Facebook herausgefunden. Ja, glaube ich auch. Ja, und das ist dies, das jenes und so weiter und so fort. Und hier hat man sich auf jeden Fall halt erstmal die Tür natürlich offen gehalten. Ne? Und ja, also ich meine, da kommen wir auch gleich noch zu, dass es natürlich dann hieß, so ja, ist ja schon eine Weile her und so, aber ihr weiteres Wirken stand genau unter demselben Kram. Ne? Und dann gab es hier noch einen Kommentar in der Bild, anschließend von einer gewissen Judith mit Spaß hat, nie gehört den Namen, aber gut. was ist los im WDR? Ja, ja. Noch Anfang des Jahres warf sich der Sender voller Reue in den Staub, weil sich in einer Talkshow Promis über das Verbot der Zigeunersoße lustig machten. Der Sender entschuldigte sich allen Ernstes dafür, dass man bei, in Anführungsstrichen, so einem sensiblen Thema keine Migranten eingeladen habe. Wenn es um Terrorismus und islamische Gewalt geht, ist beim WDR mit dieser Sensibilität schnell vorbei. Der Sender hat kein Problem damit, eine Moderatorin einzustellen, die in der Vergangenheit den Dschihad, also den blutigen Kampf gegen der Islamisten gegen Andersdenkende, verharmloste, sich auf antisemitischen Hetzdemos mit Israel Hassan gemein machte. Selbst auf Anfrage will sich der Sender nicht distanzieren, das ist unerträglich. Islamismus darf nicht mit blumigen Worten heruntergespielt werden, Israel Hass darf nicht toleriert werden. Diese Ideologien dürfen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen keinen Platz haben. Ja. Also fand ich auf jeden Fall gut, dass sie dieses mit der Zigeunersoße hier rausge... Weil das ist wirklich, also... Na, so sehe ich das auch. Also, es ist andauernd, wir hören immer nur, ja, wir müssen genau aufpassen, was wir sagen, wir müssen genau aufpassen, wen wir haben, wir müssen so aufpassen, wir müssen aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und dann so eine Geschichte so, ja, aber es ist doch, es kann doch nicht so sein, dass es irgendwas Negatives ist oder so, oder das und jenes bedeutet. Und hier haben wir den Herrn Boje, ehemals Süddeutsche Zeitung, jetzt, glaube ich, Chefredakteur bei der Welt am Sonntag. Und der hatte hier geschrieben, das folgende Video unter anderem von Nemel Hassan, die jetzt WDR-Quarks-Moderatorin wird, ist interessant, weil es zeigt, wie die Lüge vom immer bösen Israel und einer Heimat, die Palästina und egal welche Generation nicht Deutschland ist, weiter transportiert wird. Und das war diese Poetry Slam von dieser Truppe I, Slam, so Islam, I Slam, bla bla, wo der sie ja damals angehört hat und die ja dann nahtlos übergegangen ist eigentlich in diese Datteltäter-Truppe von Funk. Und diese Sachen sind ja alle schon älter als das, also sind ja schon älter als die Datteltäter-Geschichte von Funk. Also das war alles schon, hätte man alles schon wissen können, war alles bekannt, war auf dem Kanal von dem YouTube-Kanal von iSlam publiziert, dieser Poetry Slam. Und ja, also, und es ist mit einem Pathos vorgetragenes Opferzeugs. Und ne, auch hier wieder Sachen, die schaden können, die der Gesellschaft schaden können und so weiter und so fort. Aber das trifft nicht in die Kategorie hier. Ja. Das ist alles vollkommen unbedenklich. Und hat auch nichts mit Ideologie oder irgendwas zu tun oder so. Ne? Das ist alles, ja, das ist ja nur eine junge Frau mit Meinung. So kann man eigentlich nur was dran auszusetzen haben, wenn man Rechtsextremist ist, glaube ich. Ja, das ging dann ganz schnell, nachdem man das rausgetweetet hatte. kam dann jetzt ziemlich bald, dass jetzt alle Spuren verwischt, Tweets anonymisiert, Videos gelöscht und so weiter werden, verstärkt nicht unbedingt den Eindruck, dass es hier um wirkliche Aufarbeitung geht. Das sehe ich auch so. Und das gab es ja auch mit diesem iSlam damals, als das alles schon verfügbar war, als man es alles hätte sehen können. iSlam Kunstpreis unter Schirmherrschaft von Manuela Schwesig gestartet. Ach ja, die iSlam Wettbewerb für sozial- und gesellschaftskritische Kunst. Gesellschaftskritisch. Mhm. Sehr gesellschaftskritisch. Ist am 27. Februar gestartet. Der Wettbewerb wird innerhalb des Bundesprogramms Demokratie leben. Vom Bundesfamilienministerium gefördert und steht unter der Schirmherrschaft von Bundesjugendministerin Manuela Schwesig. Also das ist schon Jahre alt. Ne? Das ist hier 17.03.2016. Also in der vorletzten, na, wenn man diese Legislaturperiode jetzt schon mal als letzte bezeichnet, Periode halt gewesen, bevor ja, als Manuela Schwesig noch die Familienministerin war und ja diesen ganzen Demokratie-Leben-Kram ins Leben gerufen hat. Das kam aus der Anfangszeit davon. Kunst dabei helfen, Brücken zu schlagen und Vorurteile abzubauen. Kunst dabei helfen, Brücken zu schlagen und Vorurteile abzubauen. Mit Kunst etwas bewegen, das ist das Ziel von iSlam. Mitmachen lohnt sich. Denn der Wettbewerb gibt euch eine Stimme, ruft Manuela Schwesig in einer Videobotschaft zum Mitmachen auf. Ja. Super Sache. Ursprünglich war iSlam die muslimische Version des Poetry Slams, also ein Dichterwettstreit, bei dem junge WortkünstlerInnen und Wortkünstler selbst verfasste Texte auf einer Bühne darstellen. Mittlerweile ist der iSlam Kunstpreis ein Wettbewerb, der gesellschaftlichen Herausforderungen mit Kreativität begegnen möchte. Zum Wie viele Beispiel, Texte mögen die bekommen haben? Zum Beispiel mit pathetischem Krempel über Israel und Bomben. Ja. Durch künstlerische Beiträge soll die Spirale von Misstrauen und Feindseligkeiten unterbrochen und auf Missstände und Probleme in unserer Gesellschaft hingewiesen werden. In unserer Gesellschaft. Hm? Ja, die Missstände in unserer Gesellschaft sind die Leute, die da gefördert werden, will ich mal behaupten. iSlam will Begegnungen schaffen und Vielfalt stärken. Insbesondere junge Musliminnen und Muslime sollen gestärkt werden. Hm, habt ihr über Jahre jetzt gestärkt. Erfolgreich. Und mit ihrem öffentlichen Auftreten rassistischen Stereotypen entgegentreten. Ich glaube, da seid ihr mal auf ganzer Linie gescheitert. Also, aber auf ganzer Linie. Ja, im Ernst, mehr als 10 Leute machen nur da nicht mit, oder? So. Was heißt, machen da nicht mit? Das ist eigentlich schon lange gelaufen. Ja, oder machten da nicht mit? Das kann sein, aber ich meine... Ist doch egal, solange für die anderen eine Nummer bei Funk rausspringt. Ja, das war ja auch so. Ja, genau. Das ist ja vielleicht irgendwie, na, ich will nicht sagen, vielleicht das Ziel gewesen, aber das ist ja doch ein Preis, ja, der dann unter 5 aufgeteilt wird, oder was? 3 Gewinner und 5 Teilnehmer. Hm. 3-1. Ja. Dislikes. Ja, und im Rahmen von iSlam gab es ja auch dieses Video hier am 15.01.2015, also wenige Tage nach dem Attentat auf Charlie Hebdo wurde das ja produziert. Angst, Meinungsfreiheit und der Prophet Mohammed. Und ja, sind ja einige Ausschnitte davon schon vielen Leuten geläufig, wo sie da halt irgendwelche Karikaturen halt gezeigt haben und das quasi so hingedreht haben, so nach dem Motto, ja, hier, das ist ja alles schädlich. Also irgendwelche Karikaturen gegen Juden, irgendwelche Karikaturen gegen Schwarze. Das ist auch total lustig, dass sie da, ja, die Geschichte gegen Juden dann da sich da jetzt instrumentalisieren und dann irgendwie meinen so, ja, hier, das ist doch voll gefährlich. Und das ist ja klar, was sie dann damit erzeugen wollen, das Bild so nach dem Motto, ja, diese Karikaturen sind ja eigentlich hetzerisch und die stiften da die Leute dazu an, irgendwie Muslime nicht zu mögen. Und ja, mit anderen Worten, wir sind ja hier eigentlich die wahren Opfer. Und ja, aber der Unterschied ist ja, dass auf den Karikaturen Menschen dargestellt sind und auf den Karikaturen, über die sie sich aufregen, ist ihr Space Buddy dargestellt. Ja, das auch. Nach Meinung vieler Menschen überhaupt nicht existiert. Ja, oder halt im Sinne von, es gab ja auch dieses Charlie Hebdo-Ding nochmal wegen Erdogan, ne? Über den haben sie sich auch lustig gemacht. Und das ist eine Person des öffentlichen Lebens, ne, was ja auch nicht die Muslime herabsetzt, wenn man sich über Erdogan lustig macht. Ja, und ich wollte hier einfach nur noch mal die Passage abspielen, wo, also den Part von Frau El Hassan an dem Video. Angst, Angst, Angst, die Welt hat Angst, Deutschland hat Angst. 3 Männer, eine Redaktion, ein Supermarkt. Eine Tat von kleiner Dauer und andauerndem Unrecht genug, um die Freiheit zu töten. Die Freiheit von Angst und die Freiheit für das Wort. Kurz darauf, internationales Echo, die Zeitungen voll. Saudi-Arabien nennt es Terror. Ausgerechnet dort, wo sie das Wort mit Füßen treten und Raif Badawi, einem Blogger mit 1000 Peitschenhieben, sein Wort austrieben. Europa, du bist taub, wenn es um die Worte anderer geht. Europa, wo blieb deine Trauer um die Kinder von Peshawar, als sie das Wort zu lesen lernten und ihrer Eltern Schultern schmerzten unter ihren kleinen Särgen? Aber Deutschland hat Angst, manchmal auch vor mir. Du musst dein Denken reformieren, Deutschland, weil wir alle im selben Boot sitzen und ich die Löcher stopfe, die ihre Gewehre in unser Bug rissen. Glaub mir, Deutschland, Angst ist ein schlechter Berater. Angst löscht deine Liebe, von der ich wünschte, sie bliebe zwischen mir und dir und in diesen Tagen erst recht. Deutschland, ich hebe meinen Stift, gemeinsam mit dir. Witz! Boah, so ein Bullshit, ey. Könnte ich, glaube ich, auch schreiben. Grauenhaft. Deutschland muss sein Denken reformieren, damit das einen Konflikt irgendwie, na klar. Ja, Deutschland muss sein Denken reformieren. Damit irgendwo, weiß ich nicht, was passiert. Ja, ich weiß nicht. Ja, was soll denn passieren? Das weiß ist ich ja nicht. Die Frage. Ich meine, was soll das denn? Naja. Ja, die Stereotype, ne? Der Hass auf den Islam. Klar. Die Kinder von Dingsbums. Von Blabü. Ja, und die Frau Riefler von Tichys Einblick hat sich hier auch nochmal alles angeschaut und hat hier unter anderem auch herausgefunden, dass die Adresse von, war es diesem Islam? Ich glaube ja, das ist dieselbe Adresse gewesen, wie, also die waren im selben Haus da beheimatet, wie so ein Ding, was, oder was dieses Yuma, auf jeden Fall eins von diesen Dingern war irgendwie im selben Haus, wie eine Abteilung da, die vom Verfassungsschutz, im Verfassungsschutzbericht steht. Und angeblich gab es da auch einen ZDF-Beitrag, wo sie das gar nicht gemerkt haben oder da auf jeden Fall mit keinem Wort erwähnt haben, was das für Leute sind, obwohl das damals halt eben auch schon klar war. Und halt diese ganze Truppe hier, Islamic Relief, Yuma, bla bla, ganzes, das ist wirklich ein Netzwerk hier. Das ist eine Netzwerkanalyse von der Frau Riefler hier. Ich kriege das gar nicht alles zusammen, weil es so viel ist. Und das ist aus meiner Sicht auch, das geht dann auch über Kontaktschuld hinaus. Also wenn ich meine Adresse im selben Haus habe, wie irgendwelche Leute, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dann geht das meines Erachtens nach doch schon über Kontaktschuld ein bisschen hinaus. Also, ja, und hier ist auch die Geschichte mit den Datteltätern drin und Funk und so. Und dass hier die und da Frau Gümüşay taucht auch auf. Genau, Frau Gümüşay taucht auch auf. Also, es ist sehr interessant. Ich will das jetzt auch gar nicht, also, ihr seht schon, es ist eine ganze Menge. Ja, Blase. Das kann ich euch auf jeden Fall zum Durchlesen nochmal empfehlen. Gute Arbeit auf jeden Fall von der Zara Riefler. Ich hatte ihr auch bei Twitter das nochmal geschickt mit Datteltätern und so. Weiß nicht, ob sie das jetzt von mir hat oder ob sie das selber gefunden hat, aber so oder so. Es ist auf jeden Fall gut. Ja, und dann ging es hier weiter beim WDR. Ein paar Tage später hieß es dann, der WDR wird den geplanten Start der Moderation von Nemi El-Hassan bei Quarks vorerst aussetzen. Die Vorwürfe gegen sie wiegen schwer. Es wiegt aber auch schwer, einer jungen Journalistin eine berufliche Entwicklung zu verwehren. Deshalb ist eine sorgfältige Prüfung geboten. Wieso Ärztin? Nemi El-Hassan hat uns in diesen Tagen über ihre Teilnahme bei der Kurzdemonstration und weiteren Demos informiert. Jetzt sind schon weitere, nämlich die man ja nachweisen konnte. Dabei hat sie sich mittlerweile auch öffentlich davon distanziert. Sie positioniert sich klar gegen Antisemitismus und gegen Hass und Gewalt. Jeglicher Art. Und bezeichnet die Teilnahme als Fehler. Sie hat versichert, ihre Teilnahme in den fragestehenden Demos in der Vergangenheit zu bereuen und sich davon komplett abgewendet zu haben. Der WDR duldet keine Form von Antisemitismus und verurteilt die Märsche und Positionen, die dort vertreten werden, aufs Schärfste. Ja. Und dann kam sie hier auch selber zu Wort, nämlich beim Spiegel. Und das ist halt auch nur Sachen halt, ja, die man ihr halt nachweisen konnte. Und dazu äußert sie sich dann natürlich. Und alles andere wird halt natürlich nicht angesprochen und kommt dann vielleicht die Tage mal wieder, kann man sich dann von aber die kommt wenigstens selber mal zu Wort und darf sich verteidigen, richtig ausführlich in so einem Spiegel. Ja. Das gibt es ja vielen anderen Leuten ganz anders. Ne? Dann wird das eben nicht. Ja, sie redet ja halt auch über diese Überschrift. Quasi Radikalisierung. Bla bla. Ich bin seit 2019 in keiner Moschee gewesen. Aha. Und irgendwo hatten wir dann hier, wo war das? Wie religiös sind Sie? Ich würde sagen, dass ich ein spiritueller Mensch bin. Dass ich an Gott glaube. Ich würde mich auch als Muslimin bezeichnen. Aber ich bin in keiner Weise konservativ. Okay. Ich möchte, dass jeder Mensch unabhängig von seiner religiösen Überzeugung sich entfalten kann. Ja. Und hattest du da das Gefühl, bei diesen ganzen Verfassungsschutzbeobachteten, dass sie das auch so sehen? Woher wissen wir, dass das nicht alles nur ja, gut, ich meine, man muss ja auch man muss ja auch die Möglichkeit, sich zu entwickeln geben. Aber ich kann es irgendwie auch nicht glauben bei der, bei dieser scheibchenweisen Aufarbeitung. Ich habe das Gefühl, dass versucht wird, ein Bild von mir zu zeichnen, das nicht der Wahrheit entspricht. Ja, willkommen in der Identitätspolitik bestimmten Gegenwart. Ja, jetzt passt mal auf, warum sollte sie jemand falsch darstellen wollen? Dreimal dürft ihr raten. Natürlich, darüber kann ich nur spekulieren. Ich weiß, dass Hast viele Drohungen und du? offener Hass aus der rechten Ecke kommen. Bum, bum, Ja. bum. Alles kommt aus der rechten Ecke, alles. Ja. Rechte obere Ecke schwarz malen. Am anderen Ende der Leitung wird es plötzlich still, sekundenlang. Jetzt wird es auch noch Frau persönlich El-Hassan, lassen. Ja. sind Sie noch da? Man hört sie weinen. Brauchen Sie eine Pause? Es Nein, geht schon es geht schon wieder. Es gab viel Hass. Einen Shitstorm, Oh. durch den ich nur irgendwie durchkommen wollte. Es kam aus konservativen Kreisen, Haben Sie aus eine schöne extremistischen Choreografie geschrieben? Kreisen. Ich habe diesen Backlash bekommen. Das war sehr anstrengend. Ja, das glaube ich. Ja, reformier dich, Deutschland. Reformier dein Denken. Ja, ich meine, wer so das Maul aufreißt, der wird Gegenwind ernten. Das ist schon immer so gewesen, Frau El-Hassan. Da müssten Sie irgendwie Ja, eigentlich Deutschland auch. hat sein Denken reformiert, jetzt denkt es quer. Ist auch wieder falsch. Ja. Ja, das ist einfach nur nochmal ein schönes Bild hier. Ich glaube, viel mehr. Da stand ja noch mehr drin, Mama, und du hattest es eingereicht. Oder nur Sachen, die wir jetzt schon gehört haben. Warte mal, nee, das Bild, ein anderes Bild, glaube ich, war da noch interessant. Ganz unten. Sieht nicht so Tatsächlich aus. den Titel eben. Ja, bei Republika war sie übrigens auch, ne? Also Ja. die ganze Clique hat die gefeiert, die Frau. Und den Datteltäter-Kram. Und die haben das alles hochgehalten, so nach dem Motto, ja, das sind hier die gerechten Kämpfer für das Ansehen der Muslime. Ja, da habt ihr sie. Da habt ihr sie. Nee, da war sofort nichts mehr drin. Nee, nicht mehr als das wir jetzt besprochen haben schon. Ja. Auch hier bei Übermedien haben sie darüber geredet. Der Herr Reisin hatte ja quasi auch argumentiert, dass man sich ja auch entwickeln kann als Mensch, was ja prinzipiell auch stimmt. Aber eine Sache, die er hier geschrieben hat, gebe ich ihm eigentlich nicht recht. Also erstmal, er kritisiert das auch, wie sie teilweise entschuldigt wird von manchen Leuten aus dem, also das war jetzt hier nicht das, sondern reflexartig hier Eimermacher und so, Polygirl sind ja auch so Leute, die man häufiger mal trifft. Und er hatte hier relativ weit zu Ende, war das, glaube ich. Das ist, glaube ich, der vorletzte. Ja, genau. Und hier hat Nemi El-Hassan einen sehr wichtigen Punkt. Ihre Teilnahme ist 7 Jahre her. Sie hat seitdem kein einziges journalistisches Produkt abgeliefert, das den Vorwurf untermauern würde. Das den Vorwurf untermauern würde, würde ich nicht sagen. Würde ich nicht sagen, weil, also, wenn man diese ganzen Funkgeschichten, und die war ja auch eine von den Hosts von Jäger und Sammler, ne? Das kam ja auch noch mit dazu. Und Jäger und Sammler war ja auch halt an Einseitigkeit und komischen Schlüssen, die da getroffen worden sind, auch kaum zu überbieten, ne? Und Ja, deswegen das überspezifische Dementi, kein journalistisches Produkt. Ja, würde ich ach, du auch weißt, sagen. das gilt dann nicht Jäger als und Sammler ist journalistisches ein Produkt, oder journalistisches wie? Produkt. Ja, also das Ja. würde ich nicht sagen. Also tut mir leid. Also Nur traurig. wenn sie da wirklich einen Sinneswandel vollzogen hat, dann kann der noch nicht lange her sein, würde ich sagen. Also dann ist er vielleicht 2, 3 Jahre irgendwie her, als sie sich auch ihr Kopftuch abgenommen hat und so. Aber dass sie wirklich seit dieser Teilnahme an den Demos kein einziges journalistisches Produkt abgeliefert haben soll, das würde ich mal bestreiten. Sie hat ihre Meinung auf jeden Fall stark in ihre Arbeiten durchdringen lassen, egal welche Arbeiten das waren. Ja, und auch heute in der Welt am Sonntag hat hier der Herr Boje, den wir ja eben schon hatten, auch nochmal einen Meinungsartikel dazu geschrieben. Bei dieser Karriere haben zu viele zu lange weggeschaut. Und das kann man nur absolut unterschreiben. Also, und er schildert dann ja auch nochmal, dass sie quasi zu dem Zeitpunkt, wo sie da irgendwelche Sachen über Deutschland geredet hat, an einer Sache teilgenommen hat, irgendwie mit dem Innenminister. Und das ist halt schon echt krass. Ne? Also, und das ist aber, das ist das ist dieses Milieu. Ne? Du kannst reden und reden und reden, wie scheiße diese Gesellschaft ist und wie gemein die Leute alle zu dir sind und dass dich keiner mag und das vollkommen unbegründet und so weiter und so fort. Und was für Vorurteile die alle haben. Und jetzt bilden sich hier die Leute Urteile. Ne? Jetzt bilden sich hier die Leute mal ein Urteil, informiertes Urteil, nach der ganzen langen Zeit, wo ihr denen was von Vorurteilen erzählt habt. Und trotzdem feiern dich alle. Alle stecken dir... Na, also du darfst auf die Republika und heulen. Du kriegst von der Bundesregierung, ne? Von dem Ministerium von der Bundesregierung bekommst du Geld für deinen Poetry Slam, wo du deine ganzen Geschichten da raushauen kannst, während du dich über die Vorurteile von anderen Leuten beschwerst. Und ja, du kannst die ganze Gesellschaft schlecht reden, das ist überhaupt kein Problem. Die finde ich trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ist es dann gesellschaftskritisch, ne? Wie das da eben hieß bei dem Ministerium, gesellschaftskritische Poetry Slams, ja, in der Tat, very gesellschaftskritisch. I can't believe it's so gesellschaftskritisch. Also, ja. Das ist das Ding. Und ich bin mal gespannt, was da draus jetzt wird. Ne? Also, ob man da jetzt wirklich, ob man das jetzt zum Einzelfall stilisiert oder ob man da jetzt wirklich mal ins Grübeln kommt. Weil im Moment ist ja politisch irgendwie Tiefschlaf. Man sollte ja eigentlich mal meinen, dass eventuell mal jemand diesen Krempel jetzt thematisiert, weil ja irgendwie auch Wahlkampf ist. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich habe da, glaube ich, nichts gehört von irgendwem, der für irgendwas kandidiert jetzt gerade zu diesem Fall. Ich habe von Journalisten habe ich eine ganze Menge gehört. Ne? Also das war, wie ich gerade eben meinte, das war halt wirklich die gesättigten blinden Hühner. Aber von Leuten, die jetzt mal für irgendwas kandidieren oder so, habe ich eigentlich überhaupt nichts gehört dazu. Habt ihr da was gehört? Also ich habe nichts gehört. Nicht so wirklich, ne. Nee, in Äußerung. Nee, es werden nur die ganz normalen Anekdoten immer im Wahlkampf gedroschen. Ja. Ne? Auch von Triell ist bei mir nicht wirklich was vom Wahlkampf hängen geblieben. Ja, zum Triell. Ja, ich dachte, das ist mal ein Facebook-Thema vorhin auch noch, das ist auch mit den Wahlen, so kurz vor den Wahlen, das ist schon eine ziemlich krasse Aktion, ist auch wenn das beachtet, so. Ja, Richtung. Stimmt, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, bis du es sagst. Ja, und das war auch ein episch schlechter Take hier von dem Herrn Barners, von der FAZ. Den hat man hier schon ein paar Mal leider immer mit nicht so ganz so rühmlichen Dingen. Und dieses Jahr. Hier hat er sich über Ahmad Mansur beschwert. Ahmad Mansur hat geschrieben, wenn man sich schon religiöser Narrative bedient, um sich eine wissenschaftliche Sendung vorzustellen, frage ich mich, ob man die Wahrheit sagen wird, wenn diese den religiösen Überzeugungen widerspricht. Und da ging es halt auch um die Sache mit der Frau El-Hassan. Und da sagt jetzt Herr Barners dazu, falls noch ein Beleg dafür benötigt wird, dass Ahmad Mansur islamfeindliche Legenden verbreitet. Und der Herr Peitmann, schöne Grüße an dieser Stelle, schreibt, ist das Ihr Ernst? Kein kritisches Wort zu der Moderatorin, die am Al-Quds-Marsch teilnimmt und Islamismus verharmlost, aber Kritik an der Kritik daran? Und Herr Warner sagt, nein, Kritik an einem toxischen Klischee, etwaige Berechtigung der Kritik setzt diese Hermeneutik des Verdachts nicht ins Recht. Ich bin ein sehr schlauer Mensch. Hermeneutik, meine Herren. Und dann der absolute Hammer, ja, war das hier weiter. Ihre Wortwahl, Islamismus verharmlost, setzt im Übrigen ohne Grund voraus, dass Islamismus per se etwas Schlechtes ist. Islamismus. Dass Islamismus per se etwas Schlechtes ist. Und das ja, ist, Islamismus ist per se was Schlechtes. Das legt die Hermeneutik an sich so fest. Ich glaube auch, ja. Islam ist auch. Vielleicht hat er auch einfach zu fest seine Hermeneutik gezogen. Ja, vielleicht auch das, ja. Ja, das ist hier, das ist Sophistenkrempel. Das ist, es kann ja nicht so sein, dass es so ist, also muss es anders sein. Also ich bin ja sehr schlau und übe hier meine knallharte Kritik an ihren Begrifflichkeiten. Pow, bang, bang. Ja, ja, liberale Demokratie gerettet. Boah. Das setzt ja voraus, dass Islamismus per se was Schlechtes ist, ja. Ja, das war das Thema. Und dann hatten wir hier noch so eine Geschichte, wo es auch sofort still geworden ist. Es gab ja hier einen Plan, um einen Anschlag zu verüben auf eine Synagoge. Und erst gab es da überall Bilder von den Hundertschaften, die da aufgelaufen sind. Und was wird aus unserem Land? Das kann ja nicht sein in Deutschland. Und da würde ich mich durchaus anschließen an diese Einschätzung, aber dann war es plötzlich ruhig. Es war so ruhig. Und ja, was ist dann rausgekommen? 16 Jahre alter Syrer kommt in Untersuchungshaft. Der 16-Jährige, der im Verdacht steht, einen Anschlag auf die Synagoge in Hagen geplant zu haben, hatte wohl Kontakt zum Islamischen Staat. Nun muss er in Haft. Im Fall des mutmaßlichen Anschlagplans auf die Synagoge in Hagen kommt ein 16-Jähriger Syrer in Untersuchungshaft. Das hat ein Haftrichter des Hagener Amtsgerichts entschieden. Und so weiter und so fort. Ja, also soll halt in einer Telegram-Gruppe oder so Kontakt haben zu einem vom Islamischen Staat und den gefragt haben nach Bombenbau. Und das hat dann den Einsatz da gebracht. Und der Herr streitet das aber wohl alles ab. Soll nicht so gewesen sein. Aber ja. Plötzlich ist unsere Gesellschaft nicht mehr schuld. Komisch, ne? Wie schnell das geht. Plötzlich ist das auch keine Debatte mehr, die man führen muss. Na, man weiß ja auch nicht, ob so ein Anschlag per se was Schlechtes ist. Ja. Genau, vielleicht wollte ja auch einfach nur einen demokratischen islamischen Staat. Weiß man ja nicht. Die Taliban zeigen jetzt, wie das geht. Ja. Immer schon im Ministerium mündern. Dieses hier war noch ein Überbleibsel von letzter Woche. Da hat es auch noch neue Entwicklungen gegeben. Das war ja von dem Daniel Buß, hast du, glaube ich, auf seinem hier von Radio 1, der vom RBB, der ist aber auch von ZAP, da macht er ja immer ganz viel. Da kennen wir den schon. Der hat sich hier gefragt, warum Marion Brasch pausieren muss, aber Jörg Thaddeus nicht. Und es geht hier um politische Äußerungen von RBB-Moderatoren im Zusammenhang mit weil ja in Berlin jetzt auch die Kommunalwahl ansteht. Und ja, da war wohl dieser Herr oder die Dame, ich weiß gar nicht, Marion ist, glaube ich, ein Herr, ne? Ja, auf jeden Fall, der durfte beim... Eigentlich ist ein Frauenname, also Marion. Ist eigentlich ein Frauenname. Keine Ahnung, egal. Marianne ist der Männername. Ja. Enz Brasch. genau. hat halt eine Pause verordnet bekommen und der Herr Thaddeus der hatte einen Artikel in einem FDP-Blatt veröffentlicht, so einen philosophischen Text quasi, wo es um Freiheit ging. Und da hieß es halt eben von wegen, das wäre ja dann eine parteipolitische Parteinahme quasi, wenn man da in dem Blatt von der FDP was publiziert. Ja, das mag man so sehen, das kann schon sein, aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn das jetzt wirklich das Kriterium ist, dann wundert es mich halt wieder, dass andere Dinge dann halt eben gehen. Ne? Also wenn man da teilweise sieht, wie über die Klimadinge gesprochen wird, so als ob halt eben die Grünen die einzigen wären, die da das Problem irgendwie beheben können oder solche Sachen. Das ist ja andauernd eigentlich beim öffentlichen Rundfunk so, dass man da sich wirklich fragen muss, wie neutral da eigentlich die Berichterstattung ist. Und die beheben das auch nicht. Also, und dann wäre, glaube ich, dieser Laden leer. Also dann können sie da vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, Rosamunde Pilcher versenden von früh bis spät oder so. Und dann dürfen sie überhaupt gar keine politischen Magazine mehr machen oder so. Und ja, also was ich ja in Ordnung fände, wäre, wenn man einfach jetzt wenn der jetzt eine Sendung macht überhaupt zu dem Thema, ne, irgendwie zur Berlinwahl oder so, wenn der jetzt eine Sendung macht, dass man dann einfach vorher anzeigt, so, ja, Thaddäus hat da einen Artikel veröffentlicht in dem Parteiblatt von der FDP. So, Transparenz. Gut, ne? Und dann kann man sich ja als Zuschauer selber entscheiden, ob man das dann FDP gefärbt findet oder nicht oder was auch immer. Und dann ist das doch okay. Also, ne? Also, ich, für mich, aus meiner Sicht, also dieses Ding versucht jetzt hier natürlich zu sagen, so, ja, wenn das, warum dann nicht das? Und wo ich dann halt sage, ja, warum dann nicht die anderen 1000 Dinge dann auch, ne? Also, die dann vielleicht weniger, oder es fängt ja auch nicht jede ARD-Sendung an mit der, hier Chef vom Bayerischen Rundfunk war mal Sprecher von der Bundesregierung oder so, ne? Das steht ja auch nicht überall davor. Und hört ja auch nicht auf zu senden. Komplett deswegen oder so, ne? Also ich weiß dann wieder nicht, wo dann da die Linie gezogen wird, ne? Ja. Also. Ist ja dann so schlimm, wenn einer mal was anderes macht oder veröffentlicht oder woanders oder so, ja. Ja, das ist die nächste Geschichte von mir. Es war auch noch von letzter Woche, hatte ich auch letzte Woche vergessen. Nämlich der Herr Blume. Der Herr Blume, das ist hier ein Artikel von Achse des Guten. Und hier geht es um den Herrn Blume, der ist in, ich glaube, Baden-Württemberg. So ein Beauftragter Antisemitismusbeauftragter von Baden-Württemberg. Und die Achse des Guten fragt sich hier, warum? Scheinbar befähigt ihn dazu, sein Studium, was wohl irgendwas mit Islam zu tun haben soll. Und seine Frau ist eine Türkin, soweit ich das hier lese. Und ja, er ist halt Antisemitismusbeauftragter und das hat halt, also hier gibt es diverse Leute, die der Meinung sind, dass er dafür ungeeignet ist, und gegen diese Leute teilt der Herr Blume wunderbar aus. Und das hat sogar schon internationalen Charakter bekommen, dass also so eine amerikanische, glaube ich, NGO sich da auch schon zu geäußert hat und das quasi die, also das kritisiert hat, den Herrn Blume. Und ja, müsst ihr euch nochmal durchlesen, was da jetzt genau alles war. Aber das ist halt auch schon wieder so ein Ding, wo man sich halt wirklich fragt, ja, was soll das, ne? Also was soll das bezwecken? Dieses Amt, ist dieser Herr dafür geeignet? Und warum kann der das dann benutzen, um gegen andere Leute und vor allen Dingen ja auch in diesem Fall halt eben gegen Juden dann natürlich auch noch, ne, dann da irgendwie auszuteilen, die ihn da halt für eine Fehlbesetzung halten? Das ist ja nicht so, dass die jetzt verlangen, dass er irgendwie persona non grata generell ist und da keine Wissenschaft machen darf oder so. Es geht ja nur jetzt konkret um diese Berufung als Antisemitismusbeauftragter, und dann benutzt er das da, um da ja halt gegen diese Leute dann auszuteilen. Also Antisemitismusbeauftragter, der in eigener Sache da gegen Juden dann irgendwie da seine Privatfehde dann da da machen kann. Also ich kriege es gar nicht in Worte gefasst. Aber das ist dieses ganze Aktivistengedümse, das ist dieses ganze, wir müssen mit dem Staat irgendwie dafür sorgen, dass hier irgendwie Frieden herrscht in der Gesellschaft, indem wir alle möglichen Posten schaffen und die besetzen mit irgendwelchen Leuten, die wir da irgendwie für geeignet halten, weil die ja auch irgendwas mit Religion machen oder so. Und ja, also So ein Kram halt. Just German things. Ach ja, hier hat der Deutschlandfunk ein Gespräch geführt mit der Museumsleiterin des Museums, wo sie dann jetzt die Kunstwerke umbenannt haben, oder zumindest einige, 170, glaube ich, waren es. Und die hatte das damit verteidigt, dass es eben Kunstwerke seien, die ursprünglich keinen eigenen Titel gehabt hätten und dass man diese Titel eben ja alle paar Jahrzehnte oder so überarbeitet und auf den Stand bringt, dass die Leute aktuell mit der Sprache das auch verstehen oder so. Die Alten werden also nicht unbedingt gelöscht. Naja, dazu. Es ging doch jetzt hier um Diskriminierung, also eindeutig um Diskriminierung. Dass man ja, Zigeuner Madonna heißt beispielsweise nun Madonna mit stehendem Kind. Weil Z ist ja böse. Kopf eines Negerknaben heißt jetzt Porträt eines dunkelhäutigen, ach nee, Quatsch. Studienkopf eines jungen Mannes, wie es vorher war. Ich sage nur, dass das verteidigt hat. So. Das Porträt eines dunkelhäutigen Sklaven heißt jetzt Porträt eines Sklaven. Und ja, das soll gegen Diskriminierung helfen. Und wohlgemerkt, diese ursprünglichen genau, Titel... Sie hat nur gesagt, dass das sprachlich angepasst wird alle paar Jahrzehnte. Nee, gegen Diskriminierung, hat die gesagt. Diskriminierungscheck. Okay. Das hatte ich schon gesagt. Und man muss noch dazu sagen, diese Sachen hier, Kopf eines Negerknaben, ist der Titel, den der Künstler dem gegeben hat. Porträt eines dunkelhäutigen Sklaven? Nee. Ja, das zumindest war nicht ganz eindeutig. Da hat sie dann hinterher noch was anderes hier unten drunter. Es geht um Werke, die keine von Künstlerinnen oder Künstlern vergebenen Originaltitel tragen. Okay, also das keine. Ja, eigentlich, ne? Aber auch da wird dann noch dran gearbeitet und so weiter. Zumindest in anderen Museen ist das auch mittlerweile wohl, hat sich das so ein bisschen eingebürgert und sie machen eventuell einen anderen Titel, eine Ausstellung oder so, ändern aber den Titel des Bildes ja dann irgendwie nicht wirklich. Und was ja gut, wenn das nicht der Titel ist, ganze Sache mit dem Archiv, haben, dann ist es wahrscheinlich wirklich scheißegal. Aber auf der anderen Seite, was ist der Unterschied zwischen dunkelhäutiger Sklave und Sklave? Was ist der verdammte Unterschied? Ja. Ich meine, ihr sagt doch selber immer, dass du quasi, ihr tut es doch selber immer so hinstellen, als ob das die Hautfarbe für Sklaverei aus dem Blickpunkt gerät. Das ist dann der Effekt davon. Ja, aber die sind doch selber immer der Meinung, dass das miteinander zusammenhängt, dass das untrennbar miteinander verbunden ist und dass es da nichts anderes gibt. Also, ja, genau, im Prinzip beißen sie sich damit selbst also ist das widersinnig sozusagen, genau, sehe ich auch so. Ja. Das ist aber auch, sie hat ja, das fand ich dann doch einigermaßen sympathisch, sie hat ja dann doch schon dazu aufgefordert, irgendwie auch mitzudiskutieren sozusagen bei solchen Sachen. Immerhin hat sie da eine gewisse Offenheit gezeigt, fand ich ganz okay. Aber das ist... ja, ich habe das aber eher so verstanden. Fünf Leuten, ich habe das eher so verstanden, wie das übliche Ding. Wenn die sagen, gesellschaftliche Debatte, dann meinen die in unserem Sinne, dass das hinterher dabei herauskommt, was wir uns vorstellen. Also das ist genauso wie die ganzen gesellschaftlichen Debatten zum Thema Sexismus, wo hinterher bei rauskommen soll, Sexismus ist wahr und wirklich und zwar genau in den Feldern, die wir beschreiben und die Dinge, die dahinter passieren müssen, sind genau die Dinge, die wir sagen, die passieren müssen. Und da wollen wir eine gesellschaftliche Debatte anstoßen, was bedeuten soll, liebe Journalisten, bitte beschreibt das alle mal schön, was wir euch sagen, was ihr beschreiben sollt, genauso wie wir euch das sagen. Und damit auch das bei rauskommt, was wir uns vorstellen. Das ist gesellschaftliche Debatte anstoßen in den meisten Fällen. Wenn ja, es ist, sie hat ja aber doch auch ein paar Begriffe vorgelesen und so weiter. Und die sind ja durchaus irgendwie diskussionswürdig gewesen. Was weiß ich, rigide oder so. Was ist daran an dem Wort so schlimm? Warum muss das irgendwie raus oder verändert werden oder überdacht oder so? Ist das wirklich so nötig? Ich glaube, dass das ein bisschen Verschwendung ist von Arbeits- und Lebenszeit. Jo. Aber weißt du, was man da als Museumsleiter irgendwie groß zu tun hat? Den Staufwedel bestellen oder. Hat man noch was zu beaufsichtigen und so. Ist auch gut. Ja, das hier war auch von letzter Woche noch. Comedy Central hat jetzt wohl die Folge Diversity Day von The Office aus den Wiederholungen gestrichen. Und. Das habe ich, nicht gesehen, aber scheint wohl eine Persiflage auf Diversity-Richtlinien zu sein. Hier haben wir den Steve Carell mit einem Martin Luther King Jr. Auf seiner Stirn kleben. Wahrscheinlich dieses Spiel, wo man erraten muss, welchen Namen man da stehen hat. Das ist genau wie bei Stromberg, ne? Das ist ein komisches. Ja, natürlich ist es genau wie bei Stromberg. Das ist ja auch nur ein Abklatsch. Und der Witz ist, dass er sogar hier, das haben die mal erzählt, die beiden Leute, das war Ricky Gervais, der das erfunden hat, The Office, zusammen mit dem Stephen Merchant. Und es gibt da so ein Talk, den die irgendwann mal gemacht haben, wo die halt explizit gesagt haben, die Deutschen haben das einfach genommen und wollten uns nichts bezahlen und so weiter. Und das ist Stromberg. Also, das ist Stromberg, 1:1. Ja. Ja, aber wir haben sie im Schwanz eingeklemmt und das gelöscht jetzt. Sozusagen. Ja, wird halt nicht mehr wiederholt, ne? Also auf den Plattformen und so kannst du es wahrscheinlich noch dir angucken, aber aus dem Fernsehprogramm haben sie es jetzt wohl rausgenommen. Ja, der Wüstenplanet. Der woke Wüstenplanet. Wo ja, also es gibt jetzt einen neuen Film von Denis Villeneuve, oder wie er sich ausspricht. Das ist, glaube ich, ein Franco-Kanadier oder ist es ein Franzose? Ich weiß es gar nicht. Denis Villeneuve, ich glaube, Kanadier. Ja. Aber auf jeden Fall ist es halt ein Regisseur, der auch so ein bisschen bekannt ist für seine so Science-Fiction-Filme mit sehr ja, schöner Optik. Also die Filme, die ich bisher gesehen habe, von ihm fand ich alle sehr schön fotografiert, schön inszeniert. Und auch den neuen Film, die neue Verfilmung von Dune, habe ich mir gestern im Kino angeschaut. Habe ich mich extra testen lassen. Und da, wie lange geht das? 150 Minuten, glaube ich. Mit Maske rumgesessen. Aber wollte ich dann doch jetzt schon sehen, so lange drauf gewartet, sollte ja eigentlich schon letztes Jahr erscheinen. Und ist halt von dem Buch, von dem ersten Buch, noch nicht das ganze erste Buch, jetzt erstmal und soll dann jetzt der Anfang sein von, also sie wollen halt mehr davon natürlich verfilmen, aber wird wahrscheinlich davon auch abhängen, wie erfolgreich das Ganze jetzt wird. Und die Dinge, die im Vorfeld den Leuten halt aufgefallen sind, ist zum einen, dass sie ja den einen Charakter, der in dem David Lynch-Film von mir fällt sein Name gerade nicht ein, aber ich habe sein Gesicht vor mir gespielt Max wurde. Max von Sydow. Genau, auf jeden Fall einem weißen Mann. Und der ja auch in dem Buch auf jeden Fall keine Frau war und ich glaube auch als Person mit heller Hautfarbe da durchaus ausgewiesen wurde und wurde jetzt in dem Film von einer schwarzen Schauspielerin gespielt. Und das war die eine Sache und die andere Sache war auf jeden Fall die Schauspielerin, die Lady Jessica spielt, also die Mutter von dem Paul, der dann da zum quasi Messias aufsteigt in dem Buch von den Wüstenplaneten. Die hatte irgendwie vorher gesagt, dass das Buch wäre total sexistisch, hat aber auch quasi gleichzeitig eingeräumt, dass sie es selber gar nicht gelesen gekriegt hat. Und ihr nur die anderen Leute dann gesagt haben, worum es da geht und so. Und bei sowas, da horcht man dann direkt wieder auf. Und erwartet dann in der jetzigen Zeit, die ja nun mal so ist, wie sie nun mal ist, wo ja alles irgendwie dekonstruiert wird, vor allen Dingen die Männlichkeit, dass man hier dann auch wieder sowas vorgesetzt bekommt. Aber das kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht bestätigen. Also wenn das irgendwie so war, dann ist es mir nicht so richtig aufgefallen. Ich weiß nicht genau, was man damit erreichen wollte, dass man da jetzt den Charakter von dem Max von Sydow in der David-Lynch-Verfilmung, dass man den da jetzt gerace und genderswapped hat, weiß ich nicht so richtig, ob das irgendwie dann das glaubwürdiger irgendwie machen wollte, dass er da irgendwie von den Fremen, von den Wüstenplaneten irgendwie angenommen wird oder so. Kann sein, dass das der Grund war, ich weiß es nicht, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass man damit jetzt irgendwie einen Punkt machen wollte, dass die Männer irgendwie scheiße sind oder die Weißen irgendwie blöd sind oder so. Und ansonsten gibt es da halt eine Szene auf jeden Fall, aber ich glaube, die war in dem Buch, glaube ich, auch so ähnlich, wo sich der Paul darüber beschwert, über das Training hier von seiner Mutter von den Bene Gesserit, die gibt ihm da ja auch dieses, also sie sollte ja eigentlich ein Mädchen zeugen. Das ist ja so, dass diese Bene Gesserit da so ihre Machtspiele machen mit diesen ganzen Feudalherrschern da von dieser Zukunftsvision in diesem Buch. Und das ja unter anderem damit tun, dass sie dann halt von diesen Patriarchen, die es da so gibt, denen dann quasi die als Frauen zur Verfügung stehen, aber das dann quasi alles so machen sollen, wie das diese Schwesternschaft denen vorgibt. Und da war das ja dann so in dem Buch halt eben auch, dass sie ja eigentlich da ein Mädchen zeugen sollte, aber das nicht gemacht hat, und da ist dann halt der Paul rausgekommen. Und das war eigentlich so das Einzige, wo er so ein bisschen so einen Wutausbruch hat, was man so als toxische Männlichkeit vielleicht lesen könnte, aber wenn ich mich da richtig erinnere, war das, glaube ich, auch in dem Werk schon so vorhanden. Also jetzt nichts, was man jetzt gemacht hat, um da jetzt irgendwie einen Punkt zu machen, der in dem Source Material nicht auch vorhanden war. Ja, und ansonsten, also ich bin mal gespannt, wie erfolgreich der Film wird, weil ich glaube, so richtig zugänglich ist der, glaube ich, nicht. Ich habe auch per Zufall eine Arbeitskollegin von mir getroffen im Kino, die den sich mit ihrem Mann da auch angeguckt hat, also quasi von ihrem Mann mitgeschleppt wurde. Und hatte mich auch nach dem Film noch kurz mit ihr unterhalten. Und erstmal hatte sie gar nicht gecheckt, dass das die englische Version war von dem Film. Und ja, also muss ich dann auch so überlegen, ob ich das jetzt wüsste, diese ganzen Eigennamen, die da halt die ganze Zeit natürlich vorkommen, von dieser Welt, diese verschiedenen Häuser und wie die alle zusammenhängen. Und wenn man jetzt natürlich das Buch gelesen hat, dann weiß man das alles. Aber, oder die Bücher vielmehr, es sind ja da jede Menge Bücher. Alle habe ich davon auch nicht gelesen, ich glaube so bis zum 4. oder 5. oder so. Und ja, stelle ich mir schon schwierig vor. Also ein Marvel-Film ist es auf jeden Fall nicht. Also das Ganze ist sehr, sehr langsam alles inszeniert, nimmt sich richtig Zeit. Der Denis Villeneuve, diese ganze Szenerie zu zeigen. Es gibt viele Szenen, wo nur so ein Raumschiff dann irgendwie abhebt, so richtig impulsant. Auch mit dieser, ja, Musik heißt es zwar von Hans Zimmer, das ist ja hinterlegt, aber ich würde das eher so als atmosphärische Klänge irgendwie bezeichnen, also so richtig melodisch ist das auf jeden Fall alles nicht, was er dahin gezaubert hat, aber es ist natürlich schon wieder sehr impulsant, also dieses, was er ja auch bei den Filmen von dem Christopher Nolan, dieses ganze Bam, Bam, das ist ja so sein Markenzeichen. Da gibt es auch wieder ganz viele Raumschiffe, die durch die Gegend fliegen und es geht Bam, Bam und so, ne? Also das soll schon alles so sehr impulsant wirken und tut es auch auf jeden Fall. Also das so vom Optischen her und diese ganze Atmosphäre, auch von diesen verschiedenen Planeten, die man dann da so sieht, diese Welt von dem Harkonnen und so, das sind ja alles so Sachen, die jetzt beim David Lynch auf jeden Fall eher so theatermäßig gewirkt haben. Keine Lästerung. Keine Lästerung. Nee, ich bin halt großer Fan der 84er-Version und das ist für mich diese Villeneuve-Ästhetik ist mir zu kalt. Das ist sie auf jeden Fall, ja. Also sie ist sehr kalt auf jeden Fall. Auch auf dem Wüstenplaneten ist es immer noch ein bisschen kalt. Aber ja, also... Die Chani finde ich absolut unpassend, wenn man da an Sean Young damals denkt und jetzt die... Ja, diese komische... Alles nicht so richtig. Ja, das ist ja diese... Ich habe zuerst gedacht, weil die Leute immer nur diesen einen Namen gesagt haben, aber die hat ja wirklich nur diesen einen Namen, diese Schauspielerin. Ja, gibt so Leute, die sich das leisten. Sondern der Lynch, ist das nicht der Typ, der auch diese komischen Hasenvideos gemacht hat? Diese Hasenfilme? Kennst du das? Wo so eine Waterfall-Down? Nee, eine Familie mit Hasenköpfen die ganze Zeit aus der Überwachungskamera-Perspektive drauf. Das war ganz widerlich, aber ein total berühmter Regisseur. Ich weiß nicht mehr, wer das war. David Lynch, da denke ich an Mulholland Drive, da denke ich an Lost Highway. Solche Sachen. Ja, also ein paar von den Lynch-Filmen fand ich eigentlich auch ganz gut, die viele Leute total prätentiös und übertrieben finden. Fucking Lost Highway ist so ein Trip, ey. Ja, Lost Highway ist auch einer von meinen Favoriten, ja. Und Mulholland Drive platzt ja regelmäßig der Kopf, irgendwie, wenn du versuchst, noch nach Jahren drüber nachzudenken. Ja, ist schon so. Das ist ja auch was man den Nolan-Filmen teilweise vorgeworfen hat, dass sie halt teilweise so Konzepte halt irgendwie entwickeln, die so besonders tiefgründig irgendwie wirken sollen, aber vielleicht auch einfach nur, ja, so als Gimmick halt, ne? Wir sind irgendwie, ja, Lynch wir sind so deep. Lynch hat diese Möglichkeit, als einer der wenigen Regisseure, wirklich auch die Stimmung seines Publikums wie ein Meister zu spielen. Also, das ist ein ganz besonderer Zustand, finde ich, wenn man Lynch-Film guckt. Nach einer Zeit ist man da völlig in dieser Welt. Ja, muss man mögen halt. Da muss man wirklich mögen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem jetzt, wenn sie jetzt sich von diesem Dune-Film erhofft haben, dass das jetzt quasi so das neue Star Wars oder sowas wird. Das wird nicht gehen. Das wird nicht laufen. Also dafür ist das einfach zu artmäßig irgendwie, ne? Also, und das liegt nicht nur an dem Villeneuve, das liegt auch an dem Source Material und so. Also mir hat der Film auf jeden Fall gefallen und ich fand ihn auch nicht woke, aber ich glaube auch nicht, dass sie mehr davon machen werden. Weil, also, ja, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Ne? Also, kannst du mir verraten, ohne zu spoilern, wo er endet? Ja, ich meine, die Handlung ist ja jedem bekannt, der die Bücher gelesen hat. Ne? Also, und das ist da jetzt auch nicht von groß abgewichen. Also ich meine, die Unterschiede, es gab, glaube ich, schon Unterschiede, wenn ich mich richtig erinnere. Das Buch ist jetzt so ein Jahr, glaube ich, ja, dass ich das letzte Mal gelesen habe. Es gab schon ein paar Unterschiede, aber das waren dann nur so einzelne Charaktere, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass sie eigentlich an einer anderen Stelle waren, als da, wo sie dann in dem Film waren. Was man vielleicht auch gemacht hat, um das alles so ein bisschen zu entschlanken oder so. Oder vielleicht vorhin noch zwei Charaktere mal zu einem zusammengefasst, hatte ich bei dem einen das Gefühl. Aber ja. Ja, er endet halt eben, als sie in die Wüste gehen quasi, als er die Dingens dann da trifft, aus seinen Träumen halt die Frau. Okay. Und dann gehen sie ja dann quasi zu den Fremen dann hin. Also nachdem sie auf dem Felsen gesessen und den Wurm getroffen. Genau. Mutter und Sohn und, okay. Genau. Ja, okay. Und daraus wollen sie dann noch einen Film machen für den Rest vom ersten Buch oder geht da schon das zweite Buch los? Keine Ahnung. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich dann... Es gibt ja auch schon halt seine Visionen, wurden da drin ja schon gezeigt, auch von Sachen, die später noch passieren. Vielleicht lassen sie es auch dabei, keine Ahnung. Ja, aber das Ding ist ja auch, zweiten Teil da eine lange Serie draus zu machen, funktioniert ja eigentlich gar nicht wirklich. Weil diese TV-Verfilmung ist, glaube ich, bis Children of Dune gekommen und danach wird es meiner Meinung nach fast unverfilmbar. Ja, ich habe auch irgendwann aufgehört zu lesen. Also ich habe die Original 6 Bände bis Chapter House Dune von Frank Herbert habe ich zweimal gelesen. Den ersten Band ein paar Mal mehr. Und ich halte alles ab Band 3 nicht mehr wirklich für einen Film, den sich Leute angucken würden. Aber gut. Warten wir ab. Ja, ich glaube auch das auch schon. Ne? Also finde ich schwierig. Also da muss man schon Geduld haben und hingucken und das gut finden, so diese ganze Atmosphäre und diese Welten. Dann, also wie gesagt, man hat da auf jeden Fall schöne Bilder gesehen und atmosphärische Sachen gesehen und ich halte es auch auf jeden Fall für ein Kunstwerk schon, was der Villeneuve da auf jeden Fall geschaffen hat. Auch diese ganzen, also diese ganzen Sets, diese ganzen Kostüme, dieses ganze Zeug fand ich alles klasse, aber ja, ne, also das ist halt kein Popcorn-Kino so, ne? Das die Marvel-Leute und so werden sich da, glaube ich, zu Tode langweilen bei dem Kram. Lustige Anekdote am Rande. Bevor wir uns die Weltraumaffen genannt haben, stand für einen kurzen Moment der Name Die Fremen im Raum. Weiß ich noch. Der Abel und ich waren begeistert, weil es Free Man und weil das auch ganz gut gepasst hat. Aber dann war es dann die Weltraumaffen. Gornoki sagte, wurde aber verfilmt, okay. Ich kenne nur Children of Dune. God Emperor habe ich noch keine Verfilmung gesehen. Mal sehen. Aber ja, ich kann Rainer Tentacle zustimmen im Chat. Hollywood-Kino ist tot. Also das Gefühl habe ich auch. Und wenn Dune gut ist, ist das eher eins von den letzten Zuckungen der noch funktionierenden Organe. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn im Kino sehen werde. Schauen wir mal. Ja, ich kann es halt empfehlen, weil er halt wirklich schöne Bilder hat. Und also. Ja, aber die Bilder turnen mich ja ab, also da müssen wir doch mal gucken. Ja, weil es zu kalt ist für dich, aber lass dich mal drauf ein. Also. Ja, ich werde es versuchen, aber Blade Runner habe ich mich auch nicht drauf einlassen können. Ja, Dune ist vielleicht ein Film, wo es sich wirklich auch mal lohnt, ins Kino zu gehen, wegen der großen Leinwand und so. Bei den meisten Filmen, die heutzutage gut sind, ist das ja nicht der Fall. Also den kannst du jetzt ja auch in IMAX. Ja. Würde ich schon, aber ich habe hier kein IMAX-Kino. Also wirklich einen Film, der einen ins Kino lockt, zu finden, ist selten. Aber es gibt noch gute Filme. Inzwischen ich empfehle Free Guy. Free Guy, der Film ist sehr interessant. Okay. Ja, die Neue Zürcher Zeitung. Jetzt sind wir hier beim Wahlkampf angekommen. Links drei in der Wahlarena. Die ARD konstruiert ihre eigene Wirklichkeit. Das ist ja ein Meinungsartikel von Herrn Kiesler, an Alexander Kiesler. Und die Befragung der Kanzlerkandidaten Armin Laschet in der sogenannten Wahlkampfarena wurde von Linksradikalen instrumentalisiert. Wenn er den zu der weltanschauliche Schlagseite haben, verwandelt sich der Rundfunkbeitrag in eine Kirchensteuer Ungetaufte, schreibt er hier. Also schönes Bild, was er da gefunden hat. Und es geht halt im Endeffekt um diese Wahlarena und da waren ja zwei Leute irgendwie dabei, die hier von dieser, wie nannte sich das, irgendwas mit, ja komm, haben auch gleich noch den Tweet, aber auf jeden Fall, er kritisiert hier halt auch die Auswahl von den Leuten. Er sagt halt, dass es beworben wurde mit, hier treffen die Wahlberechtigten auf die Politiker und sagt dann ja gleich, dass da irgendwie eine, die 16 ist oder so, irgendwie mit bei war und einer, der irgendwie also ein Flüchtling oder so, der halt auch kein Wahlrecht hat, also das irgendwie zu behaupten, dass da die Wahlberechtigten da, also die Leute, die jetzt wählen, irgendwie auf die Politiker da stoßen würden, stimmt halt auch schon mal nicht. Und das hätten sie wohl alles so als Werbeslogan rausgegeben für diese Geschichten. Ja, genau. Und noch drastischer zeigt sich der Unterschied von Wahlarena und Wahlvolk an der Teilnahme von Aktivisten. Gleich zwei junge Frauen schafften es in die Sendung, die zuvor von einer linken Aktivistin-Agentur trainiert worden waren. Eine laut eigener Auskunft 15-jährige Schülerin und Geografie... Was? 15-jährige Schülerin und Geografie-Studentin? Okay. Die sich bei Fridays for Future engagiert und eine Black Lives Matter-Aktivistin hatten das Medientraining durchlaufen. Ja, Black Lives Matter, das ist total wichtig. Richtig wichtig für Deutschland. Aber sieht man da einen, der die Leute fragt, so ja, hier in Portland laufen die herum mit einer Fahne, wo drauf steht antifaschistische Aktion auf Deutsch. Was sagen Sie denn dazu? Ist das gut, wenn man da die Stadt da in Angst hält? Und gegen irgendwelche Leute. Das jetzt die Sender, war das den Sendern klar? Oder wie, dass sie da so geschulte Leute haben? Oder wie? Ja, scheinbar schon. Die hatten irgendwelche Kontakte, so sind die da reingekommen. Ne? Und das ist hier die Aktivistinnenagentur Hart aber Links. Also, sie haben das Wort. Haben sie behauptet, das wären normale Bürger praktisch. Sie haben Hart aber Fair genommen und haben aus dem Fair ein Links gemacht. Also, das haben wir doch heute schon mal irgendwo gesehen. Hart und Fair. Unfair? Ja. Und diese Frau Lacaire ist irgendwie die gehört zur interventionistischen Linken, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Naja, ich meine, das kannst du dir ja vorstellen, da sind ja auch die Kanäle vorhanden. Also Medien und Aktivisten sind ja nicht weit auseinander. Da ruft der eine den anderen an und der nächste sagt, ja, hier frag mal bei TikTok die Programmchefin oder bei der Taz haben die immer gute Leute. Und dann hast du halt Darsteller in deinen Talkshows. Oder was heißt Talkshows? In deinen Befragungen zur Wahl. Pressesprecherin bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen steht aber wenigstens hier unten dran. Bei dem Bild. Die hat aber auch sehr ausführlich gefragt, glaube ich, ne? Ich weiß, ich gucke mir das doch nicht an. Warum soll ich mir das angucken? Ich will keinen von den dreien. Ja, ausführlich fragen heißt so viel wie ja erstmal irgendwelche Frames setzen und dann den Laschet in so eine. Sie sagen also, dass sie. Dilemma schicken oder so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber so stellen wir es vor. Und Frame ist ja üblich dabei. Ja, die Jenny Stucker. Die jaulen mit ihren Rhetorikbomben vom Himmel gestürzt. Genau. Gegen Olaf. Versus Olaf Scholz. Oh. Haben die geboxt oder was? Alter Schwede. Ja, es gab ja auch noch die Geschichte, dass irgendwelchen Kindern beim Laschet irgendwie fragen, ins Ohr, da wo dann der Elfjährige nach Herrn Maaßen gefragt hat. Ja, es ist Privatfernsehen, die dürfen das schon eher, ne? Ja, aber so ein abgekartetes Spiel in der offiziellen Wahlarena sozusagen, das ist schon ungefähr so heikel politisch wie einfach irgendwie ein paar hundert Leute auf Facebook löschen, die was Unangenehmes sagen, ne? Das ist so Wahlmanipulation in meinen Augen. Zumindest der Versuch der Manipulation. Sowas. Könnten böse Zungen durchaus behaupten. Ja. Habe ich mal eine böse Zunge gehabt. Ja gut, man kann ja nicht den Vorwurf machen, dass sie es nicht hier draufschreiben. Da steht ja Aktivist in die Talkshows. Ja, der ARD dann aber natürlich oder den Veranstaltern da dieser Wahlarena. Ja, da Leute, schon. Die casteten Leute reinpacken und im Prinzip das so tun, als wenn das Durchschnittsbürger wären. Oder Zufallsbürger, was halt mal. Finde ich hart. Und ja, die Wellen, die es schlägt, bleiben natürlich klein, ne? Also, zumindest bei ARD und ZDF. Krass. Früher wäre das vielleicht mal ein Thema für Zapp gewesen, aber. Ja. Heute nicht mehr. Ich glaube nicht. Ja. Heute gab es nochmal irgendeinen so Sonderparteitag von der FDP, um einen Wahlaufruf zu verabschieden. Habe ich mich nicht näher mit beschäftigt, mit dem Wahlaufruf. Ich habe mir nur diese Reden hier angeguckt. Und die von Kubicki wollte ich euch mal vorspielen, wenn ihr mögt. Wenn sie nicht zu lang ist. Lieber Kollege Grascher, ich hatte schon Schweißperlen auf der Stirn, weil ich gedacht habe, die Rednerzeit wird begrenzt. Ich wollte mich noch etwas zum Rechtsstaat äußern, weil wir nicht nur Wirtschafts- und Chancenpartei sind, sondern auch Rechtsstaatspartei, was wichtig ist in dem Wahlkampf, denn die anderen sind es alle nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, als ich im Frühjahr 1971, das sind jetzt 50 Jahre, man sieht es mir nicht an, aber frohen Herzens in die FDP eingetreten bin, hatten wir herausragende Persönlichkeiten mit Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher, Werner Mayhofer, Ralf Dahrendorf, Gerhard Rudolf Baum. Das war schon begeisternd. Aber am meisten hat mich geflasht, was das Leitmotto der Freien Demokraten Anfang der 70er Jahre war und was unser Leitmotto eigentlich heute noch ist. In dubio pro libertate, im Zweifel für die Freiheit. Ja, da pausiere ich mal. Im Zweifel für die Freiheit, ja. Ja, hatte ich nicht mal Zweifel. In dubio pro Freiheit. Ja, wenn ich mir unter diesem Gesichtspunkt halt zum Beispiel dieses ganze Zeug angucke mit, also man will ja bei der FDP jetzt auch gegen Stereotype ankämpfen, ne? Diese schlimmen Stereotype, weil ja die Leute sich dann ja falsch entscheiden, ne? Hier die Frauen- und die Männerberufe und so weiter und so fort. Ihr erinnert euch ja auch noch an diese ganzen Geschichten hier von der Sprecherin für Frauenkram aus dem Bundestag, die ja auch da, die Frau Bauer war das, ne, das ist ja legendär, ihr Ding, wo sie da irgendwie so sagt, so, ja, ich wollte dies machen und dann habe ich das gemacht und wollte ich Ingenieur werden, habe ich gemacht und wollte ich im Bundestag, habe ich gemacht und sie dann halt da die Kurve kriegt auf, ja, und deswegen müssen wir jetzt hier irgendwie alles ändern und allen helfen und halt unsere Programme machen und so, ne, und ja, was es auch gibt in dem Wahlprogramm von der FDP, ist eine Aufstellung über Hassrede und dass sie ja größtenteils von rechts kommen würde und so mit einer hübschen kleinen Grafik dabei. Und also da hat halt eben so unser Journalismus und so voll zugeschlagen. Ne? Also diese ganze Problematisierung von dem bösen Internet und den bösen Stereotypen und dem ganzen Zeug, so, ne? Das ist alles, ja, was ist denn da jetzt los? Ist das jetzt haben wir da jetzt keine Zweifel mehr? Ne, wissen wir das jetzt alle schon, dass wir da jetzt irgendwie eingreifen müssen vom Staat her oder so und den Leuten da was vorleben müssen und denen dabei helfen müssen, irgendwie ihre Stereotype, mit anderen Worten, die Sachen, die sie irgendwie machen, wenn wir sie in Ruhe lassen? Also, das wissen wir jetzt oder wie? Da haben wir keinen Zweifel mehr oder was? Und ich möchte das auch nochmal hier unter dem Gesichtspunkt von das wurde gestern berichtet, dass der Herr Kubicki wohl auch ein Verfechter von einer Jamaika-Koalition im Bund sein soll, weil er ja in Schleswig-Holstein, als er da noch im Landtag saß, da ja auch einer Jamaika-Koalition angehört hat. Deswegen soll er da wohl ein Verfechter von sein. Und da denke ich mir auch wieder so mit den Grünen. Ne, alles im Zweifel für die Freiheit und dann willst du mit den Grünen gerne regieren. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wo sind die auch nur im Ansatz dieser Meinung, dass man im Zweifel für die Freiheit sein sollte? Die sind der Meinung, dass Verbote gleich Freiheit bedeutet. Das sind die der Meinung. Na, also das ist ja dieses Framing, was du da anfangs mal probiert haben zu etablieren, was jetzt aber auch schon eine Weile, ich habe es zumindest eine Weile schon nicht mehr gehört, von wegen, ja, hier, das ist ja, das bedeutet ja nur mehr Freiheit, wenn wir den Leuten verbieten, ihr Auto zu nehmen oder so. Können sie zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren, haben sie die Freiheit, sich zu entscheiden oder so. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Ich höre auch nichts. Mir ist der Sound auch weg. Wo sind mal die... Sorry. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Haben sie braucht. Liebe Freundinnen und Freunde, als ich im Frühjahr 1971, das sind jetzt 50 Jahre, man sieht es mir nicht an, aber frohen Herzens in die FDP eingetreten bin, hatten wir herausragende Persönlichkeiten mit Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher, Werner Mayhofer, Ralf Dahrendorf, Gerhard Rudolf Baum. Das war schon begeisternd. Aber am meisten hat mich geflasht, was das Leitmotto der Freien Demokraten Anfang der 70er Jahre war und was unser Leitmotto eigentlich heute noch ist. In dubio pro libertate, im Zweifel für die Freiheit. Und die Freiheit ist allenheim bedroht, nicht nur in der Welt, in China, in Russland, sonst wo, sondern auch bei uns. Wenn fast 3/4 der Menschen das Gefühl haben, sie können ihre Meinung nicht mehr frei sagen, dann muss es die Partei der Meinungsfreiheit sein, die auftritt und dafür kämpft, dass diese fundamentale Säule unseres Gemeinwesens erhalten bleibt und ausgebaut wird. Wir wollen nicht erleben, dass selbsternannte Clowns wie Jan Böhmermann darüber befinden können, wer sich im öffentlichen rechtlichen Rundfunk äußern darf und wer nicht. Und ich will nicht erleben, dass halbgare Spiegelredakteurinnen darüber befinden, wer Wissenschaftler ist und wer nicht. Wer, ja, wenn nicht ja, wir, ja, muss dafür ja, kämpfen? Aber ich glaube halt nicht, dass der Rest der Partei genauso denkt wie dieser Mann. Das ist mein Problem, ja, mit der FDP. Halt der Herr Kubicki ist ein Vernünftiger, aber Ja, ich weiß halt auch nicht so richtig, ob ihm bewusst ist, dass es da ja ein Spannungsfeld gibt. Ne? Man kann ja nicht auf der einen Seite sagen, so, ja, wir machen das mit den Grünen zusammen, weil, also, die sind auf jeden Fall Fans von Herrn Böhmermann und also von der Ansicht, die er da vertreten hat und von irgendwelchen halbgaren Spiegeljournalisten und so. Ne? Also, wie soll das gehen? Das frage ich mich vor allen Dingen dabei, weil das ist alles richtig und so, aber ich glaube halt eben, man hat es irgendwie nicht so richtig verstanden. Und das Ding vom Lindner war auch, dem ist irgendwie, also das will ich jetzt nicht vorspielen, ich sag's nur, der wollte dann tatsächlich mal was gegen die Linken sagen und was ihm da eingefallen ist, war, die Linken haben nicht dafür gestimmt, dass man noch ein Bundestagsmandat macht, um dann nochmal wieder nach Afghanistan reinzugehen, um irgendwelche Leute daraus zu holen. Und tut mir leid, das ist nicht das, was man kritisieren muss an den Linken. Dass sie da irgendwie, also da gibt es tausend Dinge, die mir einfallen und das ist das allerletzte, was mir einfällt. Und man muss an denen kritisieren, dass sie hier bei uns, was sie mit der Gesellschaft hier machen, was sie hier vorhaben mit diesem ganzen Krempel, mit diesen uralten Ideen. Und dass sie dieses ganze, die Menschen leiden und wir retten die jetzt hier mit unserer Ideologie, da muss man denen sagen, nee, ihr wisst es nicht, ihr wisst nicht, wie es geht, ihr wisst nicht, wie man das macht mit den Menschen, dass es denen besser geht oder so. Eure Antworten sind dafür nicht geeignet. So, die alle nur zwingen in eure komischen Ideen von 1918. Also. Kämpfen, dass den Menschen dieses Gefühl der Unfreiheit wieder genommen wird, dass sie sich wohlfühlen in diesem Land, dass sie sich wohlfühlen als Staatsbürger in diesem Land und nicht als Untertanen, denen andere sagen, was sie denken oder tun sollen. Wir, die Partei der Meinungsfreiheit. Liebe Freunde, wenn mehr als 50% der Menschen das Gefühl haben, sie seien nicht mehr frei, dann läuft in unserem Staat etwas schief. Das muss uns besorgen, das muss uns anspornen, etwas dagegen zu unternehmen. Die Rechtsstaatlichkeit ist der große Bruder der Freiheit. Und wir haben in den letzten 18 Monaten in der Pandemiekrise erleben müssen, dass wir Grundrechtseinschränkungen ins Werk gesetzt haben, die unvergleichlich waren bisher in der Geschichte unseres Landes. Und es waren immer wir freie Demokraten, die nicht das Virus geleugnet haben, nicht die Gefährlichkeit geleugnet haben, sondern die erklärt haben, alle Maßnahmen des Staates brauchen eine rechtliche Begründung. Der Staat darf nichts, was ihm nicht erlaubt ist. Die Bürger dürfen alles, was ihnen nicht verboten ist. Und wir haben mittlerweile erlebt, dass die Ministerpräsidenten in ihrer Konferenz, Gott hab sie selig, sich daran gewöhnt hatten, dass sie jeden Montag oder Dienstag in den Fernsehkameras sagen können, was sie für richtig halten. Ich kann verstehen, dass der Vorsitzende einer Regionalpartei das Gefühl hatte, es ist ganz gut, wenn er bundesweit gesendet wird mit seinen harten Maßnahmen, ganz weit vorne. Wir gehören zum Team Vorsicht, andere gehören zu dem Team Leichtfuß. Aber das ist nicht das, was unsere Verfassungsordnung hergibt. Die Verfassungsordnung legt Wert darauf, dass die wesentlichen fundamentalen Fragen von Grundrechtseinschränkungen im Parlament entschieden werden, vor der deutschen Öffentlichkeit und nicht in der verschlossenen Tür in einer Ministerpräsidentenkonferenz. Ich bin froh, dass sich das jetzt langsam dem Ende neigt mit der Ära Angela Merkel. Und welch Geisteskind dahinter steckt, dass man sich daran gewöhnt hat, Macht einfach auszuüben, hat der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg ja erklärt. Er hat gesagt, man muss auch zur Bekämpfung der Pandemie unverhältnismäßige Maßnahmen ins Auge fassen. Einen schlimmeren Satz zur Verletzung unserer Verfassung habe ich noch nie gehört. Unverhältnismäßige Maßnahmen sind verfassungswidrig. Und das muss einem Ministerpräsidenten, gerade wenn er von den Grünen kommt, doch klar sein. Ist es dem ja auch. Gerade wenn es von den Grünen kommt, ja. Gerade wenn es von den Grünen kommt, also. Ich habe da nicht so das Gefühl, dass denen da irgendwas klar ist, was die Verfassungsmäßigkeit angeht. Ich sage nur Paritätsgesetze. Ach, denen ist schon klar, dass das verfassungsmäßig nicht klar geht, aber das ist denen halt egal. Liebe Freunde, es gibt einen verfassungsrechtlichen Auftrag, schnellstmöglich zur Normalität zurückzukehren. Sich nicht an den Ausnahmezustand zu gewöhnen, sondern die Normalität schnellstmöglich wiederherzustellen. Und die einzige politische Kraft, bei der man das Gefühl hat, wirklich, sie nehmen es ernst und meinen es auch ernst, sind die Freien Demokraten. Mir geht es wahrscheinlich wie euch auch, dass wir auf Ständen, auf Plätzen angesprochen werden, auch von Leuten, die uns nicht wählen. Wir mittlerweile sagen, wir haben begriffen, warum wir die Freien Demokraten eigentlich brauchen, weil es sonst niemanden gibt, der nochmal die Frage stellt, ist das, was geschieht, tatsächlich notwendig, erforderlich und verhältnismäßig. Wir sind die Partei der Rechtsstaatlichkeit und darauf können wir stolz sein. Und das ist eine der tragenden Beweggründe auch für die FDP bei der Wahlentscheidung am 26. September. Ja, dazu wir müssen selbstverständlich auch die... Verlängerung der Corona-Maßnahmen hatten wir ja gerade wieder das Abstimmungsergebnis auch hier gezeigt. Und es ist ja tatsächlich so, dass nur CDU und SPD größtenteils halt dafür gestimmt haben und da durchgekommen sind. Aber gleichzeitig ist auch aufgefallen, wenn alle anderen Parteien, die dagegen gestimmt haben, die FDP steht ja nicht als einzige am Pranger, ja, die anderen Parteien auch, wenn die in voller Mannzahl angetreten wären zur Abstimmung, dann wären sie durchgekommen, ja, dann wären die Regeln gekippt worden. Also ja, sie, ja, ja, sie das hätte, ich, das dann wären die CDU-Leute wahrscheinlich auch gekommen, aber sie haben sich nicht mal die Mühe, ja. Die geben sich mittlerweile nicht mal mehr die Mühe. Deswegen ist die Rhetorik ein bisschen müßig zu sagen, wir müssen das frühzeitig beenden. Das wirkt auf weil jeden Fall der parlamentarische Weg steht dem ja offen und die winken das auch nur durch. Und ich sehe es leider so, dass sie halt eher aus... nicht, weil sie es ernst meinen, dagegen stimmen, sondern halt auch, um sagen zu können, dass sie dagegen gestimmt haben, weil sie sonst zustimmen würden, die Sachen zu verlängern. Das wollte ich nur erwähnen, weil das haben wir ja hier auch gezeigt, wie das Ergebnis war. Ne? Ja, ich habe gesagt, das ist halt dieses Ding. Die machen da eine Abstimmung, die Leute sehen das alles, wer da wohin geht. Und wenn die da mehr hingegangen wären, dann wären die anderen auch gekommen. Also... Das ja, ich weiß, aber nicht mal das haben sie es ja gemacht, um sich anzustrengen. Das ist ja genau das, was ich meine. Ja. Klar, natürlich wären die von CDU und SPD dann auch zahlreicher erschienen, aber sie geben sich nicht mal die Mühe. Das meine ich. Frage stellen, muss das alles noch so aufrechterhalten werden? Ich habe heute oder gestern gehört, dass der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Herr Gassen, erklärt hat, wir brauchen den Freedom Day, also den Tag, wo alle Maßnahmen enden, am 30. Oktober. Ich kann mich erinnern, der Kollege Stamm sitzt da drüben, er hat den 3. Oktober schon mal zum Freedom Day ausgerufen. Ich will mich jetzt nicht über einzelne Zahlen streiten und einige Daten streiten. Ich will nur sagen, wir brauchen den Freedom Day so schnell wie möglich, weil die Menschen mittlerweile mental am Ende sind mit den Maßnahmen, denen sie sich entgegensehen. Und das Spannende ist, dass Karl Lauterbach, diese fleischgewordene Fröhlichkeit und Lebensfreude der SPD, erklärt hat, das halte er für ethisch unverantwortlich, dass man dann, wenn alle ein Impfangebot erhalten haben, alle beschränkenden Maßnahmen eigentlich aufheben muss, weil dann jeder selbst für seine Gesundheit verantwortlich ist. Ich will daran erinnern, dass das bis Juli diesen Jahres offizielle Regierungspolitik war. Die Bundeskanzlerin hat im Dezember letzten Jahres erklärt, wenn alle ein Impfangebot haben, gibt es keine Rechtfertigung mehr für grundrechtseinschränkende Maßnahmen. Helge Braun hat das im März noch mal öffentlich erklärt. Und im Impfbuch des RKI aus dem Juli diesen Jahres steht genau dieser Satz drin. Wenn alle ein Impfangebot haben, gibt es keine rechtliche Grundlage mehr für grundrechtsbeschränkende Maßnahmen. Und wir müssen davor auch keine Angst haben, weil beispielsweise unsere dänischen Nachbarn, ich komme ja aus dem Norden, habe deshalb auch einen intensiveren Kontakt nach Dänemark, weil unsere dänischen Nachbarn bereits vor 10 Wochen damit begonnen haben, alle grundrechtsbeschränkenden Maßnahmen aufzuheben, mit der Erklärung, da wir alle über 50 Jahre jetzt bei uns geimpft haben, ist es kein Problem mehr für das Gesundheitssystem, mit dem Rest fertig zu werden. Kein Problem mehr für das Gesundheitssystem. Die Ausgangslage bei uns war Schutz des Gesundheitssystems vor Überlastung. Das droht nicht mehr, das ist nicht mehr in absehbarer Zeit zu erwarten, also ist auch hier die Grundlage entfallen. Wir sollten uns daran ein Beispiel nehmen und aus der Angstmacherei heraus. Wir werben, wie Christian ich auch, für Impfungen. Ich habe mich impfen lassen, damit ich selbst geschützt bin, damit ich selbst keine Angst mehr haben muss. Und deshalb kann ich nur sagen, Leute, lasst euch impfen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Aber wir machen damit keine Angst und wir drohen auch nicht mit Ausgrenzung, wenn sich Menschen anders entscheiden. Es gibt andere Möglichkeiten zu dokumentieren, dass man nicht infektiös ist, beispielsweise durch Testungen, wofür ich plädiere. Wenn man dokumentiert, von einem Menschen geht keine Gefahr mehr aus, gibt es auch keine rechtliche Handhabe, mit Infektionsschutzmaßnahmen ihn zu belegen. Wer keine Gefahr darstellt, darf mit Gefahrenabwehrmaßnahmen auch nicht belegt werden. Das ist unser Credo. Deshalb sage ich mal, machen wir den Menschen mehr Mut, statt ihnen Angst zu machen, überzeugen wir sie, statt sie auszugrenzen. Denn wir brauchen eine Gesellschaft, die zusammenhält. Und ich sage noch einmal, der 26. September ist der wahre Freiheitstag. An dem Tag können die Menschen sich ihre Freiheit zurücknehmen und wir können sie ihnen geben. Es ist der Freiheitstag für die Menschen, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, indem man die Freien Demokraten unterstützt. Herzlichen Dank. Mit einer Ampel oder was? Mit einer Ampel, ja. Ja, eben, ja. Also ich meine, das ist ja alles in der Theorie halt eben ganz schön, aber eine schöne Rhetorik. Ich bin mal gespannt, was davon übrig bleibt. Ja. Wenig. Alter weißer Mann. Genau, was war das, was er eben noch meinte? Irgendwas war da noch, wo ich auch noch drauf hinaus wollte. Ach ja, ich erinnere da nur noch mal an den Alltagsrassismus, gegen den man auch vorgehen muss. Das war zwar nichts, was jetzt im Wahlprogramm drin stand, aber da hatte ich mich ja schon so drüber ausgekotzt, dass sie das da irgendwie rausgetwittert hatten oder rausgeinstagrammt hatten. Mit so Zeug wie Fragen, wo man herkommt und die ganze dämliche Scheiße. Und ja, das sind dann wahrscheinlich irgendwelche Studis, die das da als Mitarbeiter sich da irgendwie ausdenken dürfen, so ein Kack, und irgendwelche Progressiven nicken das dann ab oder so. Aber das ist halt das Gegenteil davon, von den Leuten keine Angst machen und so. Das ist Gesellschaft schlecht reden bis zum Abwinken, und da kommt dann hinterher keine Freiheit bei raus. Da kommt dann hinterher bei raus, dass er dann die Linken da stehen hat und sagt so, ja, wie FDP, ist alles ungerecht und so, ist alles total gemein und so. Ja, genau, das sehen wir auch so. Und die Freiheit ist schuld, so. Und die machen wir jetzt weg und dann müssen die Menschen noch nicht mehr leiden. Darauf läuft es dann raus. Jetzt haben wir noch ein bisschen Wahlkampf für die Grünen, weil wir machen nicht nur Wahlkampf für die FDP, sondern auch für die Grünen. In Herbert! Herbert Grönemeyer, hören wir ihm mal zu. Der frischen, jüngeren Generation zuzuhören, Verantwortung zu übertragen, sie zu stärken und zu unterstützen, Neues zu wagen, uns wieder zum Mitmachen zu motivieren, zu überzeugen und gemeinsam mit ihnen zu lernen. Ich bin jetzt 65 und es ist meine Generation, die in der Pflicht steht, mit ihrer Lebenserfahrung auch die Ängste und Zukunftssorgen der Jüngeren wirklich ernst zu nehmen und ihrem Sturm und Drang und ihrer Freiheit eine Zukunft zu ebnen, beziehungsweise uns über ihr Verantwortungsbewusstsein zu freuen und nicht das Alte verbissen wahren zu wollen. Die jüngeren Menschen machen einen Riesenjob, aber wir über 50 sind bei der Wahl in Überzahl, also sollten wir mit ihnen Hand in Hand arbeiten, sie verstehen und ihnen den Rücken stärken. Das haben sie mehr als verdient. Allein Fridays for Future hat die Welt zum Glück so radikal durchgeschüttelt, dass wir endlich aus unserem Klimatiefschlaf kamen. So geht es voran und nur so auch weiter. Wir sind erwachsen und klug genug, als Gemeinschaft Risiken und Herausforderungen mitzustemmen. Wir wollen endlich wieder gehört, gesehen, gefordert und gewertschätzt werden. Wir nehmen mehr aneinander Anteil, als es sich viele Politiker auch nur im Traum noch vorstellen können. Es geht mir hier nicht um irgendwelche Wahlwerbung, aber ich appelliere eindringlichst an unser aller demokratische Verantwortung, Dinge durch eine Wahl zu verändern, zu verbessern und dadurch die Zukunft mitzugestalten. Wir alle als Gesellschafter Deutschlands wählen am 26. September eine neue Geschäftsführung für unser Familienunternehmen in einer hochdramatischen, existenziellen Zeit für unseren Planeten. Wir können sicher nicht in 4 Jahren uns auch mit dem bewährten Slogan herausreden, habe ich erstmal abgewartet, leider falsch eingeschätzt. Wir müssen endlich die warnenden Stimmen aus Forschung, Wissenschaft und frischen Köpfen ernst nehmen und direkt reagieren. In dieser Phase brauchen wir einen Rhythmuswechsel, eine neue Dringlichkeit und ein Auftauchen aus der Ohnmacht und keine politische sedierende Selbstgefälligkeit, keine Saturiertheit und kein weiter Dümpeln und Wursteln. Ansonsten werden wir dösig und verblassen mit unseren gesellschaftlich so beeindruckenden Qualitäten und mit unserem Forschungs- und Renovierungseifer. Sorts. Ich finde es ganz schön beängstigend. Oh Mann. Es ist einfach nur Fortschritt. Es ist einfach nur nicht dösig sein. Jetzt nicht abwarten, sondern sofort das machen, was uns die guten Pioniere der Fridays for Future Bewegung. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Mr. Peterson, kannst du bitte aufhören, hier Krach zu machen? Psst. Der hört mir gar nicht zu. Ja, Zukunft gestalten. Na, ich weiß nicht, ob mit so Gestalten wie dem, was aus der Zukunft wird, wa? Deutsche Wahl für den Planeten. Fand ich auch gut. Zukunft gestalten, ey. Sonst fällt euch nichts mehr ein. Für den Planeten. Das ist wirklich auch so, die ganzen Wahlplakatsprüche sind so leer dieses Jahr. Die sind immer leer. Oh, das ist auch noch vom Pallenberg, oder was? Der hat es verbreitet, ja. Hallo? Ja, hörst du mich nicht? Hallo? Ariane hört mich noch, oder nicht? Okay, jetzt seid ihr alle rausgeflogen. Was ist jetzt los hier? Hallo! Ja? Ist euch Price wieder? Hallo? Hört er mich auch? Hört mich irgendjemand? Ich höre dich. 1-2-1-2, Mikrofoncheck. Ich kann sehen, dass ihr sprecht, aber ich höre nichts. Wunderbar. Hast du mich, Price? Ich höre dich sehr gut. Okay. Und ich höre den Mars. Dann liegt es wohl an Mars. So, jetzt höre ich wieder was. Okay. Was ein Unsinn. Ja, so viel dazu. Ah ja, so könnte eine Zukunftsampel funktionieren. Das hätte sehr gut hinter die Geschichte von Herrn Kubicki gepasst eigentlich, weil hier wird nämlich schon der Pfad vorgegeben, hier wird schon eingeengt, was die FDP überhaupt alles machen darf, sollte sie eventuell in der Regierungsbildung beteiligt sein. So wie das in einem demokratischen Land ist, die Presse gibt vor, wie sie sich das vorstellt und die demokratischen Parteien können sich dann fügen. Ich möchte dem Herrn Stöcker zugutehalten, dass er die Linke ausschließt aus seinen Spielen, weil er die auch nicht für sinnvoll hält. Aber dann bleiben halt nur noch SPD, Grüne und FDP über, weil er die CDU schon vorher in Senkel gestellt hat. Die Rollenverteilung in einer so gedachten idealen Ampelkoalition wäre klar. Alle drei Parteien, SPD, Grüne und FDP, haben den Klimawandel als drängendes Problem anerkannt. Es würde Parteichef Christian Lindner zufallen, irrlichternde Querschläger innerhalb seiner Partei einzufangen. Leute wie Nicola Beer, die immer wieder mit hanebüchenen Relativierungen zum Thema Klimakrise auffallen. Wird also gleich mal vorausgesetzt, dass da auch sauber gemacht wird in dem Stall hinterher, wenn man die schon wählt. Die FDP müsse sich auch von der wirklich seltsamen Idee verabschieden, dass Freiheit vor allem beim ungebremsten Verbrennen fossiler Brennstoffe entsteht. Und sie dürfte diesmal nicht in letzter Minute kneifen, aber das würde Christian Lindner als Parteivorsitzender wohl ohnehin nicht überleben. In einer Zukunftsampel aber könnte die FDP gesichtswahrend von solchen albernen Ablenkungsmanövern lassen und hoffentlich eine Stärke ausspielen, die doch eigentlich zu den Kernkompetenzen einer liberalen Partei gehört: effektive Deregulierung. Die brauchen wir nämlich dringend, aber ohne das zunehmend lächerliche Verbote, Verbote, Warngeheul. Deutschland muss schneller und schlanker werden. Genehmigungsverfahren, insbesondere für Infrastrukturprojekte, sei es Windparks, Bahnen oder Stromtrassen. Deutschland braucht sehr schnell eine Infrastruktur-Update von gewaltigem Umfang. Und wer könnte besser das Paragraphendickicht lichten als die Partei, zu deren Credo schon immer weniger Staat gehörte? Ja, FDP. Wie ist das so, schon vor der Wahl als Junior-Gehilfe der Großen festzustehen und jegliche Identität sofort abgesprochen zu bekommen? Erfüllungsgehilfe zu werden? Freust du dich schon drauf, hein, Christian? Ja. Ach so, das war von Mammon, glaube ich. Hier geht's warum um. Ist weg. Ja, hier geht's um die Deutsch-Türken und dass da wohl Ankara-nahe Leute, hier Erdogan-Fans, sagen, dass man eigentlich gar nichts wählen kann. Und beim letzten Mal waren sie dann irgendwie mit BIK-Partei und Allianz Deutscher Demokraten oder wie die hieß. Und dieses Mal haben sie sich den Herrn Todenhöfer ausgesucht. Von Team Todenhöfer, die Gerechtigkeitspartei. Und der soll dann fair sein zum Erdogan. Und hier sehen wir ihn im Bild mit dem Herrn Özil, der den wohl auch gut findet. Mein Treffen mit Deutschlands mutigsten Politiker. Als ich vor 3 Jahren bei der Fußball-WM eine schwere Zeit durchmachte, stand er hinter mir. Und nun stehe ich hinter ihm. Ja, also für 0,6% wird es dann wahrscheinlich auch wieder reichen. So viel hatten die von Big Partei, glaube ich, auch, stand hier irgendwo drin. Naja, da kann man ja dann messen, wie effektiv Erdogans Apparat hier beeinflusst. Wenn die jetzt deutlich mehr kriegen sollten als die 0,6, funktioniert das schon ein bisschen sogar. Warum der Bundestag bald schon 900 Abgeordnete haben könnte, also am oberen Ende natürlich. Ja, der 20. Bundestag wird erneut größer werden. Vor allem die Schwäche der CSU sorgt für eine Flut von Abgeordneten. Es könnte 900 statt 598 werden. Dazu muss man zwei Sachen sagen. Erstmal, die Schwäche der CSU ist relativ, die Schwäche bei den Zweitstimmen, nicht bei den Direktmandaten. Und 598 ist die Mindestanzahl. In der Regel ist sie höher und aktuell sind wir bei 703? 709. So, bei 709 sind wir derzeit. Aber es könnte sein, dass wir bis zu 200 mehr bekommen, sagt hier jemand, der das Ganze vor Ort statistisch ausgerechnet hat. Wenn im Endeffekt die CSU, sollte die CSU wie 2017 alle 46 Direktmandate in Bayern gewinnen, hätte der Bundestag nach dem aktuellen Stand der Prognosen etwa 900 Abgeordnete. So, und es wird wahrscheinlich weniger werden, aber das einfach nur, das hat etwas mit den Überhangmandaten zu tun und mit den Ausgleichsmandaten. Überhangmandate heißt im Endeffekt, wenn mehr Direktkandidaten gewählt werden, als der Proporz der Zweitstimmen von dieser Partei sind, dann bekommen die ein Zusatzmandat und dann muss es ein Ausgleichsmandat geben oder mehrere Ausgleichsmandate für alle anderen Parteien. Das wird auf eine gewisse Art und Weise gerechnet. Das muss ich hoffentlich jetzt nicht detailliert erklären. Das ist eine seltsame Eigenheit des Wahlsystems, das wir haben. Es wurde ja auch vor ein paar Jahren reformiert und wird wahrscheinlich bald nochmal reformiert, weil es eben die Auswirkungen hat, die wir jetzt sehen, dass wenn Bayern 2, 3, 4 Mandate bekommt, Überhangmandate, hat das zur Folge, dass halt alle anderen Parteien in Summe 20 oder sowas Ausgleichsmandate bekommen. Ja, und so wächst halt die Zahl im Bundestag immer weiter und immer weiter und so können wir bald bei 900 sein. Das hat natürlich, der Artikel befasst sich ja auch damit, dass es halt gewisse logistische Schwierigkeiten damit gibt, weil es nicht genug Büroräume gibt, als ob es in Berlin nicht genug Büroräume geben würde. Das ist eigentlich lachhaft. Naja, aber so viel dazu. Könnt euch alle freuen. Mehr Abgeordnete heißt natürlich auch mehr Steuergeld für Pensionen und Gehälter und Angestellte und größere Ausschüsse und mehr Autos und alles mehr. Alles teurer. Und ist es uns das nicht alles wert? Demokratie, yeah. Ja, das hier war auch von Mammon, aber das hatten wir ja gerade auch von Herrn Kubicki schon gehört, mit den Kassenärzten und den Corona-Maßnahmen. Das war, glaube ich, auch von Mammon. Das ist eine Geschichte, hier geht es mal um Videospiele und die Steam-Plattform. Und hier hat ein Hersteller ein Spiel, was auch sehr gut bewertet wurde, rausgebracht und zieht sich jetzt aber komplett zurück aus dem Bereich der Spieleproduktion und das mit der Begründung, dass das Spiel, was halt wirklich gut angenommen wurde. Das kann man aber irgendwie in einer Stunde oder so durchspielen. Man hat aber bei Steam die Rückgaberegelung, dass man, wenn man das Spiel weniger als 2 Stunden gespielt hat, kann man es zurückgeben. Und das haben wohl diverse Leute das Spiel durchgespielt und es dann einfach zurückgegeben, was dann dazu geführt hat, dass sie damit gar keine Einnahmen dann mehr hatten. Und ja, das haben sie ja halt kritisiert, das war egal. Und deswegen sagen sie jetzt, nee, dann lohnt sich das nicht. Ja, ist halt arschig von den Leuten. Wenn ich ein günstiges Spiel für kaufe und das eine Stunde dauert, dann habe ich es durchgespielt, dann behalte ich das. Also da muss man dann, ja, ist halt traurig, dass so viele Leute so asozial sind. Ach ja. Alle Jahre wieder ist es soweit. Gestern hieß es wieder, Urzhaft ist, weil gestern wieder das klassische Datum war, wann das Oktoberfest beginnt. Aber nee, wegen Corona findet es ja nicht statt. Aber dafür gab es jetzt fast zeitgleich ein Gerichtsurteil, dass Oktoberfest jetzt halt weltweit eine geschützte Marke ist. Geschützt ist der Begriff für 22 Produktklassen. Ja, und es gibt zwar einige Füchse, wie zum Beispiel Dublin, die haben vor ein paar Jahren schon den Markenantrag gestellt auf europäischer Ebene. Oktoberfest Dublin wird es weiterhin geben. Aber ansonsten, wenn weltweit irgendwo ein Oktoberfest im Zusammenhang mit einem Stadtnamen oder sowas stattfindet, dann werden Lizenzgebühren an die Stadt München und die Stadtkasse fällig. Das ist ja, das einfach nur zum Oktoberfest. Vielleicht findet es ja bald mal wieder statt. Gut, das Oktoberfest ist eine große Veranstaltung, aber... Was sind das für Weicheier in Bayern? Die Dippemesse in Frankfurt läuft jetzt seit 2 Wochen. Ja, ich denke mal auch, dass man das hätte arrangieren können, das stattfinden zu lassen. Aber es ist ja nicht gewollt. Was soll man dazu sagen? Aber wenn es im Ausland stattfindet, verdient München jetzt auch daran das Geld. An die Stadt München. Das ist schon mal ganz gut. Es gibt zwar einige andere Sachen, die Privatleute sich haben auch schützen lassen, wie ein Möbelhersteller hat Wiesenmöbel beispielsweise für sich reklamiert. Aber fast alles Weitere hat die Stadt München jetzt im Endeffekt. Ne? Und ich meine, Oktoberfestbier hat natürlich die Münchner Brauereivereinigung. Juhu. Ne, das ist klar. Ja, europäischer Ebene und ja, generell gibt es auf europäischer Ebene ein Problem, dass die Preise für Liquefied Natural Gas steigen und für normales Gas steigen und die Ölpreise steigen auch, zumindest auf europäischer Ebene, weil die Nachfrage sehr hoch ist und der Punkt ist der, im letzten Winter sind die Reservekapazitäten weltweit etwas angetastet worden, weil es ein starker Winter war und jetzt wird quasi für den kommenden Winter werden diese riesigen Reserven, die halt mehreren Monatsrationen des Verbrauches entsprechen, quasi wieder aufgefüllt. Und das führt dazu, dass es halt preislich auf dem Markt zu Engpässen kommt und teilweise auch zu Lieferengpässen kommt. Natürlich zeitgleich steht jetzt die ganze Sache mit der Nordsee 2 Pipeline im Raum. Die ist ja jetzt gerade fertiggestellt worden. Das Einzige, was da jetzt im Endeffekt noch gemacht werden muss, ist, dass die Bundesnetzagentur bis zum 8. Januar quasi die Betriebsgenehmigung geben werden muss. Die zögern das jetzt halt noch so lange hinaus, wie die das für politisch haltbar halten, spätestens bis zum 8. Januar. Und ja, spätestens dann zum 8. Januar kann Erdgas durch diese Pipeline fließen. Damit wäre Nordsee 2 erstmal gegessen. Allerdings steht das ja noch immer im Raum, was da Gazprom für andere Versprechungen, Fördervereinbarungen mit der Ukraine und solche Sachen leisten muss. Und jetzt wird Gazprom im Endeffekt vorgeworfen, dass die diese allgemeine Knappheit ausnutzen, um die Gaspreise zu drücken, weil sie im Mitte des Jahres keine zusätzlichen Durchlieferungsvereinbarungen mit der Ukraine geschlossen haben. Heißt, Russland wollte Ukraine kein Geld bezahlen, um Gas durch die Pipelines zu fördern, gen Ende des Jahres. Die Sachen werden ja immer Monate im Voraus abgeschlossen. Und da wird jetzt quasi Gazprom vorgeworfen, dass das Marktmanipulation sei, um die Preise in die Höhe zu schießen. Und es soll jetzt auf europäischer Ebene eine Untersuchung geben und dann sollen irgendwelche Sanktionen gegen Gazprom folgen. Also auch, obwohl die Nord Stream 2 Pipeline jetzt beendet ist, geht das Spiel weiter. Man braucht gleichzeitig die ganzen Zusagen, dass Putin quasi das Gas liefert, aber Putin ist der Bösewicht. Das ist wirklich das Paradoxe an der Situation. Es wird Russland vorgeworfen, dass sie nicht dafür gesorgt haben, mehr Gas liefern zu können. Und das ist die Marktmanipulation. Aber gleichzeitig ist es schwierig, wenn man Nord Stream 2 fertigstellt und Putin dann Gas an uns liefert, weil wir dann abhängig werden von dem russischen Gas. Ja? Vielleicht merkt ihr, wo das wirkliche Problem an der Situation liegt. Ist eine sehr seltsame Situation. Und für uns heißt es im Endeffekt nur, das Ganze kostet mehr Geld, mehr Heizkosten und ansonsten haben wir gar nichts davon. Von dieser ganzen politischen, von dem ganzen politischen Säbelrasseln. Ja, kommen wir zu den CBDCs. Das sind die Zentralbankwährungen, die digital auf digitalen Systemen laufen im Endeffekt, im Gegensatz zu den jetzigen Geldsystemen, also alternative Währungssysteme für Zentralbankgeld. Und hier ist das ein Bericht von der vom Singapur Finanzministerium quasi. Die haben jetzt über Monate einen Testlauf gehabt, wie man im Endeffekt mehrere Zentralbanken auf einer internationalen Ebene zusammenführen kann, die unterschiedliche elektronische CBDC-Systeme benutzen. Es gibt ja fast alle Zentralbanken haben ja mittlerweile solche CBDCs, was im Endeffekt sowas ist wie eine Kryptowährung im weitesten Sinne, in einer Testphase. Die wollen die benutzen, um zwischen den einzelnen Zentralbanken Gelder zu transferieren und zwischen Zentralbanken und Geschäftsbanken Gelder zu transferieren. Nicht direkt für Privatpersonen, dazu gesagt. Das ist was ganz anderes als der E-Euro. Das sind zum Beispiel unterschiedliche Sachen. Langfristig wird aber gedacht, dass auch Privatleute diese CBDCs nutzen können. Und dafür braucht man ja quasi Börsenplätze und Handelsplätze und elektronische Systeme, die gut laufen, diese Volumina handhaben können. Und das ist genau das, was hier getestet wurde. Seit einigen Monaten mit 5 verschiedenen Zentralbank-Kryptowährungen und unter der Bank of International Settlements natürlich, aber die Singapur-Finanzaufsicht beziehungsweise das Finanzministerium hatte da die Oberaufsicht. Und als nächstes folgt im Endeffekt das sogenannte Project Dunbar, wo im Endeffekt Australien, Malaysia, Singapur, Südafrika und die Bank für International Settlements mit 5 weiteren Partnern, die noch genannt werden sollen, auch ein weiteres solches System testen, was dann im Endeffekt implementiert werden soll, damit quasi sich immer mehr Zentralbanken daran anschließen können. Und das ist ein weiterer Schritt zu dieser, ich will jetzt nicht sagen, eine Weltzentralwährung über CBDCs, sondern es ist mehr oder weniger ein Weltabwicklungssystem von verschiedenen CBDCs. Und die technische Grundlage wird dafür gerade geschaffen und das ist ein sehr großer weiterer Schritt in diese Richtung. Ich habe ja gesagt, ich halte euch bei dem Thema auf dem Laufenden und das werde ich auch weiterhin tun. AUKUS-Staaten, ein etwas seltsames Akronym. Die AUKUS-Staaten schließen Sicherheitspakt. Die USA und Großbritannien wollen Australien beim Bau von Atom-U-Booten helfen. Ein klares Signal an die wirtschaftlich und militärisch aufstrebende Volksrepublik China. Ja, es geht generell um die ganze Problematik im Südchinesischen Meer und das China ja bestimmte Territorien für sich reklamiert und angrenzende Staaten unter Druck setzt. Nicht nur Taiwan, sondern auch andere Staaten. Und dass die Amerikaner in den letzten Jahren ja schon mehrere internationale Bündnisse geschlossen haben, um quasi einen großen internationalen Pakt, um China einzudämmen, vor Ort zu schaffen. Da habe ich ja schon mal über die sogenannte Quad berichtet. Die Quadrilateral Security Dialogue Group, Ja, das ist ja Amerika, Australien, Indien und Japan beispielsweise. Jetzt haben wir Neuseeland, Australien, Amerika ist nochmal in einer weiteren Gruppierung zusammen. Singapur, die Philippinen, Indien sind in einer weiteren Gruppierung zusammen. Allerdings haben die nichts mit Amerika zu tun. Und jetzt haben wir eine ganz neue Qualität für die politische Strategie dort, weil Großbritannien, also eine europäische Macht, abseits von den Amerikanern, die ja auch nicht so viel territoriales Eigeninteresse in der Gegend haben, als fremde Macht quasi auch teilnehmen an dieser China-Eindämmungsstrategie. Ja, und das soll im Endeffekt dazu sorgen, dass wenn jetzt auch neben den Amerikanern sich halt auch quasi die Briten zur Verfügung stellen für irgendwelche langfristigen Sicherheitsstrategien, dass beispielsweise Singapur und die Philippinen auch bereit sind, eine stärkere Konfrontationsstellung gegenüber China einzugehen und sich auch mehr an die Amerikaner zu binden. Ja, es ist im Endeffekt eine Weiterführung der Einkesselungsstrategie von China. In dem Artikel hier und in der großen Berichterstattung wird hauptsächlich darüber berichtet, dass die Franzosen jetzt ganz empört sind. Es wird ja hier auch über den Bau von Atom-U-Booten geredet, weil die Australier hatten mehrere Verträge mit den Franzosen gehabt, dass quasi neue U-Boote in Frankreich geordert werden sollen im mittleren zweistelligen Milliarden US-Dollar-Äquivalent Preisbereich. Das hatte den Grund, weil in Australien und Neuseeland und in verschiedenen anderen angrenzenden Ländern gibt es sehr viele Verträge, dass halt atombetriebene Boote da nicht fahren dürfen, und deswegen wollte Australien gar nicht erst atombetriebene U-Boote benutzen. Aber die haben jetzt ihre Meinung geändert, und das ist das, was in aller Munde ist. Aber man zeigt, es wird quasi so viel Geld auf dem Tisch liegen gelassen und so ein diplomatischer Affront riskiert, weil es um ein größeres Ziel geht. Es geht darum, China quasi so einzukesseln, dass China die Situation nicht weiter eskalieren lassen will, weil sie doch sieht, okay, alle Staaten sind tatsächlich in einer gemeinsamen Front gegen uns. Und das ist ja der Status quo. Der Status quo ist ja immer gewesen, die ganzen Staaten waren sehr abhängig und sind sehr abhängig von China gewesen und hatten nicht sehr gute diplomatische und sicherheitsstrategische Beziehungen außerhalb von Indien und Russland mit irgendwelchen anderen Ländern, außer China. Und das soll sich jetzt alles ändern. Finde ich sehr interessant. Ja, und das Ganze ist nicht so zu sehen, dass jetzt Konfrontationsstellung bezogen wird, um China anzugreifen, oder dass China jetzt angreifen wird und man will sich in eine Verteidigungsstellung bringen. Ich sehe es eher so, dass man halt quasi eine Situation schaffen will, dass China so einer Übermacht gegenüberstehen würde, dass sie gar nicht erst irgendwas versuchen. Ne, halt, ich meine, wir kennen diese Strategie aus Zeiten des Kalten Krieges, nicht wahr? Space Force, kommen wir zum Weltraum. Die militärische Weltraumagentur, die Space Force, ist ja seit einigen Jahren in Betrieb, und die hat ein sehr großes Problem übernommen von den ganzen militärischen Einheiten, die die ganzen Satelliten und Weltraumprogramme, auch die militärischen Weltraumprogramme halt betreut haben. Sehr viele Satelliten, die in der Umlaufbahn sind, sind ja Militärsatelliten. Vor kurzem hatten wir ja den Fall, dass ein russischer und ein chinesischer Militärsatellit miteinander kollidiert sind und das sehr lange einfach niemand gemerkt hat, weil die beiden Staaten das halt nicht gesagt haben. Ja, das ist Militär, das ist geheim, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist halt ein riesiges Problem allgemein für die Raumfahrt, weil da jetzt halt sehr viel mehr Weltraumschrott um die Erde kreist, die halt eine Gefahr darstellt für jegliche kontrollierte Raumfahrt. Und hier ist es jetzt so, dass das amerikanische Militär sehr große Probleme hat, die ganzen bekannten Satelliten zu überwachen, die eigenen unbekannten Militärsatelliten zu überwachen und dann natürlich auch nach den Militärsatelliten von anderen Staaten zu suchen, um quasi ein Lagebild zu bekommen, wie sind denn die Kapazitäten von denen, weil das ja nicht unbedingt diplomatisch ausgetauscht wird. Und es gibt halt wirklich sehr viele Militärsatelliten, die nicht kartografiert sind, auch im Weltall. So, die sind meistens natürlich auf Umlaufbahnen, wo sie absichtlich nicht mit irgendwelchen Sachen kollidieren. Ne, und die fliegen auch nicht irgendwie an irgendwelchen anderen Satelliten vorbei, die Kameras vorbei haben, dass sie halt nicht auf Bilder aufgenommen werden. Aber trotzdem ist das ein sehr großes Problem. Die letzten 2 Jahre haben die Amerikaner halt wirklich versucht, mit verschiedenen privaten Unternehmen weitere Observationsstationen weltweit am Laufen zu halten. Aber das scheitert einfach daran, dass die militärische Raumfahrt und die zivile Raumfahrttechnik doch unterschiedlich funktioniert, zu signifikant unterschiedlich, dass halt private Dienstleister das kosteneffizient darstellen können. So. Und deswegen haben die Amerikaner jetzt mehrere Projekte gestartet, mit anderen Staaten zu kooperieren. Und da können wir jetzt direkt aufs nächste gehen. Das ist im Endeffekt das Lustige an der ganzen Situation. Hier sehen wir ein Bild vom letzten Jahr. Kannst du ein bisschen hochscrollen. Da sehen wir den General Klaus H-Besetzer. Der ist quasi für die deutschen Militärweltraumprogramme, die es auch gibt, und Luftfahrtprogramme zuständig. Und hier sehen wir den Chef der Space Force, wie er quasi steht und quasi ihn schon fast anfleht, hilf uns doch bitte mit deinen Bodenstationen unsere eigenen Satelliten zu finden. Und das ist das Lust, das finde ich das Schockierende an der Situation, dass die Amerikaner die Deutschen um Hilfe bitten müssen, um ihre eigenen Militärsatelliten zu finden. Die wollen doch bestimmt nur, dass wir ihnen die Raum- ich glaub, die sind Mondstation fast geben. Ich glaube, die sind ziemlich BTFO, ja. Where Space Superiority begins. Ja, und auch der Blick von dem Deutschen so, wir wollt, dass wir jetzt eure Militärsatelliten finden. Ne, darum ging es hauptsächlich in diesem Gespräch. Die Gensaat von Primarchin Merkel ist ausgebracht. Die erste Legion Space Marines wird bald zur Verfügung stehen. Ja, also ich meine, deutsche Weltraumtechnik ist vielleicht überlegen, ne? Ich weiß ja nicht, seit was wir geheime deutschen Flugscheiben da draußen rumfliegen haben. Vielleicht gibt es sie ja tatsächlich. Seit 1934 Preis. In 9 Stunden zum Pluto und zurück. Danach zum Doppelfixstern. Aber will man, zum Pluto? Also ich bin für Disclosure Now. Die haben damals ja noch gedacht, 1934, dass das ein Planet ist. Das ist erst seit neuestem nicht mehr Planet. Also ich finde das gut. Weltraum ist alles irgendwie besser. Ne? Und wir hatten ja hier so ein paar Touristen, die uns rumgeflogen sind vorhin. Die haben ein bisschen dumm geguckt, was machen die Affen hier im Weltraum. Aber dann sind sie auch wieder sicher gelandet im Atlantik, glaube ich, ne? Hauptsache, wir schießen. Von oben hier sieht das alles gleich aus, das blaue Zeug da oben. Damit die sich das da irgendwie angucken können. Das ist ganz wichtig. Ja, die schreiben dann ins deutsche Kommando, schreiben sie dann, wo der Überweltraum beginnt. Genau. Oder wie? Überweltraum. Der Überraum. Der Kanadier da in der Ecke sieht auch glücklich aus. Ja, die haben was machen die da? Was machen die da? Die verarschen uns doch schon wieder. Ja, nee, jetzt geht er mit dem in die Kiste. Mann, verkauft er uns an die Deutschen? Ich dachte schon, wir könnten Kanada hier einnehmen. Das geht auch gar nicht mit der Luftwaffe. Da ist doch gar keine Luft im Weltraum. Luft und Weltraum ist eine Domäne. Wir sind ja, aber ne, wir könnten uns auch die Luftaffen nennen, oder? Nee, das wäre ein doofer Name, oder? Luftaffen? Das klingt irgendwie windig. Aber denkt dran, im Wald hört euch keiner schreien. Nee, im All hört euch keiner schreien. Im Wald zerschmettert, seid ihr nie allein. Was der Freiheit schadet und fördert, was der Freiheit dient. Ja, ich bin froh, dass wir es ins All geschafft haben und das ganze Bundes-Spice. The Spice expands consciousness. Im Wald gibt es nur ein G, die 1G-Regel. Und zwar, die heißt Geh in den Wald. Nicht schlecht. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf und geht auf that safe space. Und lasst euch aber gut was ist gehen. Denn der safe space? Der muss mal hier wieder ein bisschen Hass verbreiten. Jetzt ist aber langsam. Ich habe vorhin retweetet, aber. Jetzt, ihr müsst dir mal sagen, ihr müsst, der muss nächste Woche einspringen, weil ich bin nächste Woche ja nicht hier. Oder wenn, dann erst sehr unwahrscheinlich gegen Ende des Streams. Ne, deswegen. Ne, OPEX, komm mal ran. Ja. Gut, gut. Wie gesagt, für eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Genießt die letzten warmen Tage oder bisschen wärmeren Tage. Ciao, ciao. Kulturmarxismus.